Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. Der Schock der Angst war, als ich festgenommen wurde. Also da stand einer mit der Pistole hinter mir und sagte, Sie sind jetzt festgenommen. Und ich wusste schon, dass ich in solchen Umständen festgenommen wurde, dass das Wahrscheinliche war, ich würde jetzt nicht überleben. Denn als französischer Spion von der Gestapo festgenommen zu werden, war eigentlich das Wahrscheinlichere, dass ich nicht überleben würde. Stéphane Hessel, 1917 in Berlin geboren, Resistancekämpfer, nach dem Krieg französischer Diplomat und Kosmopolit, beschreibt seine Festnahme durch die Gestapo im Jahre 1944. Die Resistance hatte Hessel im besetzten Frankreich hinter der Frontlinie abgesetzt, wo er Bewegungen der Wehrmacht, Munitionsdepots und strategische Punkte auskundschaften sollte. Also, der Fall, den man vermeiden wollte, ist jetzt da. Also der Geist bleibt irgendwie damit beschäftigt, wie mache ich jetzt am besten, was sage ich jetzt, um irgendwie durchzukommen. Aber der Körper hat eine Schlappheit plötzlich. Und während meiner Untersuchung wurde ich ja mehrere Male in die Badewanne gesteckt oder wurde von Ohrfeigen belästigt oder andere Gewalttätigkeiten. Da aber kommt, glaube ich, das Wort Angst nicht mehr so sehr herein. Man wird zum Widerständler. Die Gestapo foltert Hessel. Ohrfeigen, Schläge, in die Badewanne gesteckt. Das heißt, der Gefolterte wähnt sich immer wieder kurz vor dem Ertrinken. Die Ohrfeigen vor allem waren mir sehr unangenehm, denn da gab es einen kleinen jungen Gestapisten, der haute ziemlich kräftig. Und man hatte die Hände hinter dem Stuhl und konnte sich gar nicht wehren. Dann hat man ihn sehr gehasst, nicht wahr? Oder der Fragen stellte und immer wieder Fragen stellte, den hat man auch als einen Gegner empfunden. Dann wurde man allmählich jemand, der unbedingt überleben wollte und der daher das mitmachte, akzeptierte und sagte sich, ja, man muss stark bleiben. Stéphane Hessel, der Deutsch-Franzose, überlebt nicht nur Festnahme und Folter durch die Gestapo, sondern auch die Haft in den Konzentrationslagern Buchenwald und Mittelbau-Dora. Und mehrfach sind es günstige Umstände und glückliche Fügungen, die ihm das Leben retten und vermutlich dazu beigetragen haben, dass er seinen Optimismus bis ins hohe Alter beibehält. Stéphane Hessel starb 2013 mit 96 Jahren. Stéphane Hessel, Sohn des Schriftstellers Franz Hessel und der Modejournalistin Helen Grund, Wahlfranzose und Widerstandskämpfer, diese Jahrhundertfigur mit diesem außergewöhnlichen Leben wird nach dem Zweiten Weltkrieg Diplomat im Dienste Frankreichs. In seinen Erinnerungen mit dem Titel »Tanz mit dem Jahrhundert« schreibt er: Der Durst, mit dem ich aus dem Krieg heimkehrte, ist nie gestillt worden. Ich habe diese 50 Jahre nach meinem Überleben intensiv von einem Tag auf den anderen gelebt, als würde sich die Zeit über mich ergießen, noch bevor ich auf sie hätte zugehen können. Dieses Bedürfnis, aus meiner neuerlichen Geburt, meinem Sieg über die endgültige Nacht Gewinn zu ziehen, hat Anlagen, die ich von Kindheit an in mir trage, nur noch verstärkt. Die Gelegenheit dazu bietet sich bereits im Februar 1946 in New York, als Stéphane Hessel einen Posten im Sekretariat der gerade entstehenden Weltorganisation der Vereinten Nationen übernimmt. Eigentlich sollte er als französischer Diplomat nach China wechseln. Aber Geschichte findet gerade in der Metropole am Hudson River statt, wo er am Aufbau einer Welt mitwirken will, in der es keine Atombomben und Konzentrationslager, keinen Imperialismus und keine Verletzung der Menschenrechte geben sollte, wie er weiter schreibt. Der Weg zur Wahrung und Verankerung der Menschenrechte führte folgerichtig zur 17 Mitglieder starken UNO-Menschenrechtskommission. An ihrer Spitze steht Eleanor Roosevelt, die Witwe des amerikanischen Präsidenten Franklin Roosevelt. Mit Eleanor Roosevelt ist Hessel unmittelbar daran beteiligt, die letzten Formulierungen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte auszuhandeln, bevor 50 Staaten am 10. Dezember 1948 in Paris diese Erklärung unterzeichnen. Da saß ich also mit der Eleanor Roosevelt in diesen Sitzungen und versuchte, diesen wichtigen Text so vorzubereiten, dass er dann von allen Mitgliedstaaten angenommen werden durfte. Gerade vor 50 Jahren, dieses Jahr 1948 am 10. Dezember. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte atmet den Geist der unmittelbaren Nachkriegsjahre. Das entsetzliche Grauen des Zweiten Weltkriegs, das unfassbare Ausmaß der Vernichtung von Menschenleben, die Wucht der Zerstörung zahlloser Städte und Landstriche, die Folgen von Krieg und nationalsozialistischer Diktatur sind noch allgegenwärtig und prägen Debatten und Konflikte der UNO-Menschenrechtskommission. Das ist ein auch moralischer Zusammenbruch, dass in einem Land, das sich als zivilisiert betrachtet hatte, Deutschland, ein Völkermord stattfindet, fabrikmäßig durchgeführt, zum Teil aber auch einfach eine Blutorgie an vielen Orten. Das hat die Weltgemeinschaft in einer Weise erschüttert, dass dann wirklich klar war, wir brauchen eine Zäsur, wir brauchen einen Neuanfang. Heiner Bielefeld lehrt Menschenrechte und Menschenrechtspolitik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Er ist Theologe, Philosoph und Historiker. Brasilien hatte in den Beratungen zur Erklärung den Vorschlag gemacht, man möge doch die Würde des Menschen biblisch begründen, also die Würde des Menschen als Ebenbild Gottes in die Erklärung reinzuschreiben. Und das fand Widerspruch. Also sofort Gegenrede des Vertreters Chinas, der sagte, wenn wir das machen, wenn wir die Menschenrechte, die Menschenwürde biblisch begründen, dann sind alle Menschen außerhalb dieses Religionskreises von vornherein ausgeschlossen. Und deshalb hat man darauf verzichtet, Begründungen festzuschreiben. Die Unterzeichnung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte am 10. Dezember 1948 in Paris ist ein historischer Durchbruch. Menschen in aller Welt können sich fortan auf dieses Dokument berufen, auch wenn es zunächst nur die Unterschriften von 50 Staaten trägt. Die Würde des Menschen steht von nun an unter dem Schutz einer globalen Charta mit 30 Artikeln. Zumindest der gute Vorsatz ist festgeschrieben und proklamiert. Die Würde des Menschen darf nicht mehr mit Füßen getreten werden. Folter, Sklavenhandel, Rassismus, Glaubenskriege, Mord und Völkermord sind auf alle Zeit geächtet. Der Einsatz des jungen Diplomaten Stéphane Hessel von Eleanor Roosevelt, der Vorsitzenden der UNO-Menschenrechtskommission und einer Schar weiterer Unterstützer, hat sich gelohnt. This Universal Declaration of Human Rights may well become the international Magna Carta of all men everywhere. Zwei Jahre zuvor, 1946, werden die Vereinten Nationen gegründet. In San Francisco sind Abgesandte von 51 Staaten zusammengekommen, um die Charta der UNO, der United Nations Organization, zu unterzeichnen. Der amerikanische Präsident Harry S. Truman erinnert daran, dass es dem Völkerbund vorher nicht gelungen sei, den Zweiten Weltkrieg zu verhindern. So etwas dürfe sich nicht wiederholen. Wir müssen durch Ihre Arbeit hier sicherstellen, dass ein weiterer Krieg unmöglich ist. We who have lived through the torture and the tragedy of two world conflicts, we must make certain that another war will be impossible. Es sind in erster Linie die Staaten des Westens, die sowohl die Gründung der Vereinten Nationen als auch die Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zwei Jahre später vorantreiben. Der amerikanische Milliardär David Rockefeller stellt in Manhattan, in der besten Lage von New York, ein Grundstück für das vorläufige Hauptquartier der UNO zur Verfügung und formuliert bei der Gründungszeremonie die Hoffnung, dass der Zusammenschluss der Nationen von Dauer sein werde. New York is mighty proud that you have selected this great city of ours as your interim headquarters. And we hope that you want to stay with us forever. Zunächst sollen in der langen Nacht die Vorläufer der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte Thema sein. Ihre Wurzeln in den Umbrüchen des 18. und 19. Jahrhunderts. Bis zur Allgemeinen Erklärung und zu den vielen Organisationen, Instituten und Komitees, die sich in Deutschland wie auch weltweit für die Menschenrechte einsetzen, ist es ein weiter Weg. Geebnet haben ihn mutige Frauen und Männer. Die Würde des Menschen beginnt beim Schutz Einzelner, aber auch ganzer Gruppen. Minderheiten, Benachteiligte, Ausgebeutete, Unterdrückte und Versklavte sind über lange Zeiträume Willkür und Gewalt ausgesetzt, bevor ihr Los überhaupt wahrgenommen wird und in den Blickpunkt rückt. Neben Stefan Essel kommen die Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann und der Historiker Heinrich August Winkler zu Wort. Der Komponist Helge Burggrabe, den die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte zu Human, einer Reihe von Musikstücken zu den einzelnen Artikeln der Menschenrechtserklärung, inspiriert hat, gestaltet die Musik der Langen Nacht. Seine Komposition Human, angelegt als ein internationales Kulturprojekt, ist eine Initiative, mit Musik und Tanz neue Wege der Vermittlung der Menschenrechte zu gehen. Unter der Leitung von Choreografen und mit Unterstützung von Tanzpädagogen ist eine Human-Choreografie entstanden. Getreu dem Motto, wer zusammen tanzen kann, kann auch zusammen leben. In mehreren Ländern bewegt Human vor allem junge Menschen. Schülerinnen und Schüler folgen der Musik, erfahren über die Sprache der Kunst den Wert der Menschenrechte und ihre Bedeutung für Demokratie, Solidarität und Mitmenschlichkeit. Das Stück Human, übersetzt Mensch, ist ein Orchesterstück, das unterschiedliche Themen des Menschseins verhandelt, wie eine Verdichtung der 30 Menschenrechtsartikel. Und immer wieder im Laufe der Sendung wird ein solches Grundthema anklingen. Die goldene Regel des Umgangs der Menschen miteinander lautet: Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Diese interessante goldene Regel, auch dass wir dafür einen Ausdruck haben, finde ich sehr spannend. Dass sie goldene Regel heißt, sagt ja etwas über ihre außerordentliche Wertschätzung. Und dann ist das nicht ein Wort von Schiller oder von Goethe, sondern es ist ein Wort, das man buchstäblich auf der Straße lernt. Es ist noch nicht mal Gegenstand eines förmlichen Unterrichts. Ja, man hat es in der Schule gelernt. Immer wieder teste ich, wie weit verbreitet dieser Satz eigentlich ist. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Man muss nur die erste Hälfte sagen und alle vollenden diese Formel. Das Erste, was mich also fasziniert, ist, warum kennt die jeder? Also sie ist heute immer noch zu handeln, obwohl sie uralt ist, der Kern dessen, was in dieser Weisheitsliteratur tradiert wurde. Und was der eine tut, ist immer abhängig von dem, was der andere tut. Das kann nun auch negativ sein. Also wenn der eine Gewalt anwendet, wendet der andere auch Gewalt an. Aleida Aßmann ist Literatur- und Kulturwissenschaftlerin. Sie hat an der Universität Konstanz sowie an einer Reihe von renommierten amerikanischen Universitäten gelehrt und lebt mit ihrer Familie in Konstanz, unweit des Bodensees. Eines ihrer Bücher hat den Titel »Menschenrechte und Menschenpflichten – Schlüsselbegriffe für eine humane Gesellschaft«. Die Grundregeln der guten Lebensführung finden sich überall. Keine Gemeinschaft kann auf sie verzichten. Dieses Wissen ist über Kulturen, Räume und Zeiten hinweg verlustlos übertragbar, weil es ein universelles Wissen ist, das überall auf der Welt generiert wird. Zusammen mit ihrem Mann, dem Ägyptologen und Kulturwissenschaftler Jan Aßmann, hat sich Aleida Aßmann auf die Spuren der alten Ägypter begeben, um deren Erkenntnisse und Lehren über das Zusammenleben von Menschen zu erforschen. Beide wurden im Jahr 2018 für ihre Verdienste mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Das Christentum schließt hier eigentlich nahtlos an, denn auf der einen Seite ist der sogenannte Katalog der 7 Werke der Barmherzigkeit direkt abgeleitet worden aus dieser antiken Tradition der Weisheitslehren. Da sind nämlich all die Werke aufgezeichnet, die Menschen gegenüber Menschen ausüben müssen, die Verantwortung und die Fürsorge, die sie füreinander haben müssen, angefangen mit der Einkleidung und dem Essen, der Versorgung, aber dann eben auch Besuchen im Gefängnis und Krankenbesuchen und schließlich ist sogar noch dabei, die Toten zu bestatten. Aber die andere Revolution des Christentums spielt natürlich auch eine große Rolle, das Liebesgebot. Das ist ein absolut revolutionäres Gebot, denn es überschreitet eigentlich alle Grenzen. Und das Beispiel, an dem dieses Gebot verdeutlicht wird, ist ja die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Und dieser Samariter ist einer, der von der damaligen Form sozusagen der sozialen Ausgliederung ganz weit weg stand. Also der war eigentlich der Ausgegliederte und dass man den einbezogen hat oder zum Vorbild nahm, das war das absolut Revolutionäre daran. Menschenrechtserklärung etwa 3 Wochen vor der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung verabschiedet war, die Virginia Declaration of Rights. Und da haben sie das ganze Ensemble schon der westlichen Werte dessen, was man das normative Projekt des Westens nennen kann. Also die allgemeinen, unveräußerlichen Menschenrechte, die Idee der Herrschaft des Rechts, der Rule of Law, der Gewaltenteilung, also der Trennung von gesetzgebender, vollziehender und rechtsprechender Gewalt, die Volkssouveränität und die repräsentative Demokratie. Das sind die politischen Konsequenzen der Aufklärung. Heinrich August Winkler zählt zu den wichtigsten Historikern der jüngsten Zeitgeschichte in Deutschland. Ein religiöses Motiv spielt dabei eine wichtige Rolle, die Idee der Glaubensfreiheit, vor allem in den Neuenglandstaaten, also Trennung von Staat und Kirche. 13 Jahre später sind die französischen Menschen- und Bürgerrechte erklärt von der französischen Nationalversammlung im August 1789, die kontinentale Uraufführung sozusagen dieser Idee, die aus Amerika herübergekommen ist über den Atlantik. Der amerikanische Botschafter in Paris ist einer der Gründerväter der USA, Thomas Jefferson, der maßgeblich an der Unabhängigkeitserklärung beteiligt war und der später der dritte Präsident der USA wurde. Also man kann von einem geradezu transatlantischen Projekt des Westens sprechen. Winkler hat zuletzt an der Humboldt-Universität in Berlin gelehrt und mehrere Standardwerke geschrieben. Der lange Weg nach Westen ist ein zweibändiges, für ein breites Publikum gedachtes Werk zum Verständnis der deutschen Geschichte. Neben der Abwesenheit von Gewalt und Krieg bildet der Verfassungsstaat die Grundvoraussetzung für die Wahrung von Menschenrechten. Wenn Heinrich August Winkler vom normativen Projekt des Westens spricht, meint er den Wertekanon der westlichen Staaten, so wie er sich über Jahrhunderte entwickelt hat. Er meint den mühsamen und immer wieder von schweren Rückschlägen begleiteten Weg zur Durchsetzung und Verwirklichung von Freiheits- und Menschenrechten. Die gehen auf die Moderne zurück, auf die Aufklärung, auf politische Revolutionen und Erklärungen. Und in den Menschenrechten steht das Individuum im Mittelpunkt und seine Rechte gegenüber dem Staat, der das Individuum schützen muss. Auf der anderen Seite gibt es diese sehr viel längere Tradition der Menschenpflichten. Und das sind nun Erfahrungen einer etwas anderen Art, nicht wie schützt mich der Staat, sondern welchen Beitrag leiste ich zur Gesellschaft? Wie kann ich dafür sorgen, dass die Gesellschaft harmonisch und friedlich verläuft und die Menschen miteinander auskommen? Feindesliebe spielt auch eine große Rolle. Hassen und Lieben, die beiden Worte tauchen da immer wieder auf. Und es geht wirklich geradezu um eine paradoxe Umkehrung dieser beiden Begriffe. Also das, was man gehasst hat, soll man jetzt lieben. Darin sollen sich noch nicht die Christen, sondern Jesus ist ja Jude, sollen sich die Juden, die ihm folgen, also seine Jünger, auszeichnen gegenüber anderen. Er greift zurück auf das, was in der Schrift steht. Das ist ja biblisch überliefert, die Feindesliebe, und er radikalisiert sie. Und diese Radikalisierung bedeutet eben Aufhebung der Schranken der eigenen Gruppenidentität. Musikstück Equality, Gleichheit, Gerechtigkeit, das ist wohl ein Grundbedürfnis von uns Menschen, dass jedes Leben letzten Endes gleich viel wert ist. Die Formulierung der Rechte auf Freiheit und Selbstbestimmung für jeden einzelnen Menschen und jedes Volk, ob in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, in der Französischen Revolution oder in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, ist das eine. Ihre Umsetzung in die gesellschaftspolitische Wirklichkeit etwas anderes. Sie gelingt häufig nur auf Umwegen oder endet in einer Sackgasse von Krieg und Barbarei. Man kann die Geschichte des Westens seit dem späten 18. Jahrhundert als dreierlei begreifen. Erstens ist diese Geschichte eine anhaltende Geschichte von Kämpfen um die Aneignung oder Verwerfung der damals proklamierten westlichen Werte. Es hat ja lange gedauert, bis der gesamte Westen diese Ideen akzeptiert hat. Deutschland ist da ein besonders schwieriger Fall gewesen, wo ja ein Teil der westlichen Werte noch im 20. Jahrhundert abgelehnt worden ist von den Eliten, dann ist diese Geschichte des Westens von Anfang an eine Geschichte von zum Teil brutalen Verstößen gegen die selbstproklamierten westlichen Werte. Man denke nur daran, dass einige der Gründerväter Sklavenbesitzer waren. Sklaverei, Sklavenhandel, Kolonialismus, Imperialismus, das sind alles Stichworte im langen Sündenregister des Westens. Aber die Geschichte des Westens ist eben drittens auch eine Geschichte von Lernprozessen, von Selbstkritik und Selbstkorrektur. In Deutschland sind die westlichen Werte im 20. Jahrhundert unter die Räder gekommen, und zwar in einem Maße, das jede Vorstellungskraft sprengt. In Zügen der Reichsbahn werden Juden aus ganz Europa abtransportiert. An den Zielpunkten der Vernichtung kommen die Eisenbahnwaggons voll beladen an und fahren leer zurück. Systematisch und präzise wird die Vernichtung von Menschen geplant und vollzogen. Ein dichtes Netz von Konzentrationslagern erstreckt sich über Deutschland und besetzte Länder. Die Degradierung der KZ-Häftlinge zu einer Nummer, der Sadismus der Bewacher, das fabrikmäßige Morden von Millionen Juden und von Sinti und Roma, mit dem Holocaust wird die Grenze zur Barbarei überschritten. Im Christentum ist die Vorstellung von der Gleichwertigkeit aller Menschen universal formuliert worden. Vorher wurde sie oft nur bezogen auf eine Gruppe entwickelt, nicht im Hinblick auf alle Menschen. Aber ihre Verwirklichung ist nicht gelungen. Man muss wirklich sagen, dass das Christentum den Trennungswahn nicht verhindert hat, der in den Gesellschaften sich immer wieder durchgesetzt hat. Der Trennungswahn, der darin besteht, dass es Menschen gibt, die man nicht als Menschen anerkennt. Und die deshalb überhaupt nicht in den Kreis der eigenen Fürsorge gehören, sondern sogar auch als feindlich, sogar als ausrottbar erscheinen. Bei ihren kulturwissenschaftlichen Forschungen haben Aleida und Jan Assmann herausgefunden, auf welchem historischen und wissenschaftlichen Boden der Rassenwahn der Nationalsozialisten gründete und weshalb in völkerkundlichen Museen und medizinischen Instituten Schädel aus aller Welt aufbewahrt werden. In der vermeintlichen Nüchternheit des technischen und wissenschaftlichen Fortschritts im 18. und 19. Jahrhundert geht offenkundig etwas verloren, was zuvor sowohl in der amerikanischen Menschenrechtserklärung als auch im Christentum programmatisch fest verankert schien. Die Überzeugung und der Glaube, dass die Menschen als Geschöpfe ein und desselben Gottes gleichwertig sind. Und so steht es ja auch in den Menschenrechten, dass sie gleich geschaffen sind. Aber in der Aufklärung geht das verloren, weil man das Dogma der natürlichen Ungleichheit der Menschen entwickelt. Nachdem man sich von der Religion getrennt hatte, wollte man das Wissen über den Menschen auf eine wissenschaftliche Grundlage stellen. Und die Grundlage war die Evidenz der Rassen und der Unterschiede der Menschen. Und man hat das Dogma der natürlichen Ungleichheit an die Stelle gesetzt. Und hat es dann wissenschaftlich zu beweisen versucht, indem man Schädelmessungen abgenommen hat. Heute noch in allen Museen, naturhistorischen Instituten, medizinischen Kliniken haben wir Massen, ein ganzes Archiv von Schädeln, die eben geraubt wurden nach Europa, gerade auch nach Deutschland, die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft gebracht wurde, um zu beweisen, dieses Dogma der Ungleichheit der Menschen. Das war die Basis des Rassismus, der eben nicht die Annahme von irgendwelchen ungebildeten Menschen war, sondern das war die Grundlage der Wissenschaft selber, die auf diese Weise den Kolonialismus gefördert hat. Das Dogma der natürlichen Ungleichheit ist der geistige Nährboden für Chauvinismus, Überheblichkeit, Fremdenfeindlichkeit, überhaupt auch für Feindschaft unter den Völkern. Kolonien in Afrika, Asien und der Karibik und Südamerika dürfen unterjocht und ausgeplündert werden, ohne dass das abendländische christliche Gewissen aufbegehrt. Kriege, so barbarisch sie auch verlaufen, gelten als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Der Erste Weltkrieg beginnt mit einem Mordanschlag in Südosteuropa und endet mit dem Tod von Millionen Menschen in über 50 Ländern, mit unermesslichem Leid und grenzenloser Zerstörung. Schweres Kriegsgerät wird mit dem Segen von Geistlichen an die Front geschickt. Der technische Fortschritt hat die Instrumente, sich gegenseitig umzubringen, auf eine neue Ebene gehoben. Zum ersten Mal in der Geschichte stehen sich Länder gegenüber, die mit hochentwickelten Waffen ausgerüstet sind. Panzer, Flugzeuge, Unterseeboote, Artilleriegeschütze mit gewaltiger Feuerkraft. In den Schützengräben von Flandern, Verdun und an der Somme verblutet auf beiden Seiten der Frontlinie eine ganze Generation junger Männer oder kehrt als Krüppel heim. Das Programm der Freiheit und Gleichheit aller Menschen ist auch der großen politischen Utopie des 19. und 20. Jahrhunderts, dem Kommunismus, eingeschrieben. Aber wie das Christentum hat sich auch der Kommunismus von seinen Ursprungsideen im Laufe seiner Entwicklung und Geschichte weit entfernt. Die Namen Josef Stalin, Sowjetunion, Mao Zedong, China und Pol Pot, Kambodscha, stehen für Millionen von Menschen, die aus ideologischen Gründen und zum Zweck der eigenen Machterhaltung ermordet wurden. Heinrich August Winkler geht der Frage nach, ob es eine Parallele gibt zwischen Christentum und Kommunismus, was die Pervertierung ihrer jeweiligen Ursprungsidee angeht. So wie schon die Parole der Brüderlichkeit in diesem Dreigestirn der Werte der französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, ein zutiefst christlicher Wert ist, so kann man sicherlich sagen, dass die Ursozialisten diese Idee weiterentwickelt haben zu einer Idee der radikalen Gleichheit, allerdings einer Gleichheit auf Kosten der Freiheit. Das ist die große Krux des Kommunismus des 20. Jahrhunderts geworden, diese Verabsolutierung eines Elements auf Kosten alles dessen, was das westliche Werteprojekt ausmacht. Das Christentum hat sich als lernfähig erwiesen, als immer wieder fähig zur Selbstkritik. Die fehlt jedenfalls in dem Kommunismus, den wir im 20. Jahrhundert gelernt haben. Dieser Kommunismus hat sich nicht als reformfähig erwiesen. Er ist jedenfalls in seinen europäischen Erscheinungsformen katastrophal gescheitert. Das Wort Brüderlichkeit nimmt Aleida Aßmann zum Anlass, auf den bis heute andauernden Kampf von Frauen um Gleichberechtigung und Chancengleichheit aufmerksam zu machen. In England sind es in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Suffragetten, die Frauenrechtlerinnen, die für ihr Wahlrecht eintreten. In vorderster Linie steht Emmeline Pankhurst, die Verfolgung und Haft auf sich nimmt, um sich durchzusetzen. Als angebliche Initiatorin eines Bombenanschlags wird Pankhurst zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt. Deutsche Frauenrechtlerinnen haben nicht den Bekanntheitsgrad von Emmy Pankhurst erreicht, wenngleich auch sie entschlossen und mutig für überfällige Reformen gekämpft haben. Bettina von Arnim gilt als frühe Verfechterin der Emanzipation. Emma Herweg aus Magdeburg geht mit ihrem Mann Georg Herweg aus dem Exil in Paris nach Baden-Baden, um die Revolution von 1848 zu retten. Vergeblich. Und Luise Otto gründete 1849 die erste Frauenzeitung. Clara Zetkin schließlich, Sozialdemokratin und dann Kommunistin, kämpft im Reichstag und auf internationalen Foren für Frauenrechte. In Deutschland ist das Frauenwahlrecht erst seit 1919 in der Weimarer Verfassung verankert. Dieses Wort der Brüderlichkeit ist natürlich in die Weiblichkeit nicht so leicht zu übersetzen, Schwesterlichkeit. Auch in den Worten, alle Menschen werden Brüder, da sind die Frauen immer schon ausgeschlossen. Wenn wir diese Hymnen singen, müssen wir eigentlich immer schon schweigen. Als Frauen sind wir gar nicht mitgemeint. Man ging davon aus, dass Frauen physiologisch ganz anders funktionieren als Männer. Sie haben ein völlig anderes Temperament, Fähigkeiten, Möglichkeiten. Deswegen sind sie für bestimmte Dinge ideal geeignet. Aber die Welt der Männer, das ist nicht ihr Ressort. Da werden die Welten ganz strikt getrennt. Und das hat sich bis ins 20. Jahrhundert, bis in unsere Zeit rudimentär erhalten. Aber um das zu überwinden, bedurfte es wirklich einzelner Frauen, die das durchbrochen haben. Und für mich ist eine meiner Heldinnen die Alice Salomon in Berlin, die nicht sehr viel Schulbildung hatte, weil im 19. Jahrhundert Frauen noch kein Abitur machen durfte, die es trotzdem geschafft hat, an die Universität zu gelangen, an die Berliner Universität, die dort Nationalökonomie studiert hat und ihre Doktorarbeit geschrieben hat über ein Thema, was heute noch hochaktuell ist, den Equal Pay Gap, das heißt die Gleichbezahlung von Männern und Frauen. Die Universität in Berlin hat ihr 1932 dafür einen Ehrendoktor noch verliehen. Und ein Jahr später kam der Nationalsozialismus und hat diese ganze Entwicklung wieder zurückgedreht. Sie hat die Frauen und die Biografien von Frauen schon an diese Schwelle gebracht. Und dann hatten wir nochmal eine 12-jährige Verzögerung. Und nicht nur das, sondern eine Bremse, ein radikales Auslöschen dieser Entwicklungen, die ja international überall im Gange waren. Und man hat auch gemerkt, wie langwierig und schwerfällig, dass in den 50er Jahren wieder in Gang gesetzt wurde, wo doch die Frauen ihre Männer noch fragen mussten um Erlaubnis, wenn sie einen Job annehmen wollten. Alice Salomon, diese kluge und entschlossene Wegbereiterin für Frauenrechte, für gleiche Bezahlung und faire Ausbildungschancen, die bereits im Ausland als mutige Reformerin bekannt war, muss Deutschland 1937 verlassen. Vorher hat ihr die Gestapo unmissverständlich klargemacht, dass sie als Jüdin, Pazifistin und Humanistin nur die Wahl habe zwischen Exil und Haft. In New York bleibt ihr Wirkungskreis begrenzt. Thank you. New York. Am Sitz der Vereinten Nationen bleibt Stéphane Hessel bis 1950. Er ist jetzt 33 Jahre alt und steht am Beginn einer diplomatischen Karriere, die ihn bald nach Europa, Afrika und Asien führen wird. Die Krönung einer diplomatischen Laufbahn ist üblicherweise ein Botschafterposten in der Hauptstadt eines bedeutenden Landes. Doch Hessel verfolgt andere Ziele. Er steht in einem engen Kontakt mit den Unterorganisationen der Vereinten Nationen, etwa der UNESCO. Er will Frieden stiften und vermitteln, wo Konflikte drohen. Hessel will den Menschenrechten Geltung verschaffen, die er schließlich mit aus der Taufe gehoben hat. Seine Stationen sind unter anderem Algier, Saigon und Genf und immer wieder Afrika. Geflüchtete, Unterdrückte, Hungernde – das ist seine Klientel. Und die höchste diplomatische Auszeichnung, Ambassadeur de France, erhält er 1982, 4 Jahre vor dem Ende seiner Karriere. In der zweiten Hälfte der 1990er Jahre fasst Stéphane Hessel die Summe seiner Erfahrungen, Begegnungen und Missionen in einem Buch zusammen. In Frankreich ist Danse avec le siècle auf Anhieb ein Bestseller. Die deutsche Übersetzung, Tanz mit dem Jahrhundert, erscheint 1998. Der 81-Jährige absolviert im Frühjahr einen Marathon an Lesungen und Gesprächen. Am 28. März steht er in einer großen Halle der Leipziger Buchmesse. Es geht um sein Buch, aber vor allem um das Thema Fremdenfeindlichkeit. Die Menschen in den dicht gedrängten Reihen hören Hessel gebannt zu. Ebenso wohl Frankreich wie Deutschland und auch andere europäische Länder waren jahrzehntelang daran gewöhnt, dass Ausländer zu ihnen kamen, bei ihnen arbeiteten, ihre Ökonomie bekräftigten, auch zum Beispiel im Falle von Frankreich mit in ihren Armeen kämpften. Und dennoch, seit ein paar Jahren, sagen wir seit einem Jahrzehnt ungefähr, gibt es immer mehr Xenophobie, Fremdenfeindlichkeit. Ich denke gerade die Globalisierung, die dazu doch immerhin beiträgt, dass man sich jetzt in allen Ländern der Welt ein bisschen amerikanisiert empfindet. Die westlichen Marktwerte werden überall ausgetragen und die Leute fürchten sich etwas davor. Sie haben das Gefühl, dass dann ihre eigene Identität vielleicht nicht mehr da sein würde. Das muss man beachten. Die ganzen Kulturen, diese verschiedenen Sprachen, Gewohnheiten und Traditionen, sie sollen sich nicht auflösen in ein Ganzes. Und dazu beizutragen wäre auch etwas Wichtiges. Als Stéphane Hessel 1998 auf der Leipziger Buchmesse sein Buch »Tanz mit dem Jahrhundert« vorstellt und sich zur Fremdenfeindlichkeit äußert, sind die schweren Brandanschläge Anfang der 1990er Jahre noch im Gedächtnis. Hoyerswerda im September 1991. Ein Anschlag auf ein Flüchtlings- und ein Vertragsarbeiterwohnheim. Ein Mob stachelt die Brandstifter noch an. Die Polizei schaut zu. Rostock-Lichtenhagen im August 1992. Eine Horde von Jugendlichen und Erwachsenen wirft Brandsätze und Steine in eine Aufnahmestelle für Asylbewerber, greift Flüchtlinge mit Baseballschlägern an. Mölln, Schleswig-Holstein im November 1992. Brandanschlag auf 2 von türkischen Familien bewohnte Häuser. 3 Tote, 9 Verletzte. Solingen, Nordrhein-Westfalen, im Mai 1993. Brandanschlag auf das Wohnhaus der Familie Gensch in Solingen. 5 Tote, 17 Verletzte. In Leipzig hält Stéphane Hessel ein eindrucksvolles Plädoyer für Toleranz und Menschenfreundlichkeit. Für ihn gibt es keinen anderen Weg, als auf Fremde zuzugehen, aufgeschlossen und verständnisvoll zu sein bei jeder Begegnung. Ich habe das Gefühl, sobald ein Mensch, wer es auch immer ist, ein Deutscher, ein Franzose oder irgendein anderer Mensch, sich mit einem, den er noch nicht kennt, in Beziehung stellt, wenn er mit ihm ein Gespräch auffängt, wenn er ihn befragt, wo ist er, was tut er, dann kommt sehr schnell etwas Menschliches zum Vorschein, was einen bereichert. Das sage ich auch immer meinen französischen Freunden, wenn sie mir sagen, ja, diese Afrikaner, was kann man denn, die sehen doch so anders aus wie wir, die machen mir Angst in der Metro, da sind sie so viel. Also dann sage ich, versuchen Sie doch, mit ihnen ein Gespräch anzubauen. Und Sie werden sehen, in 5 Minuten werden Sie erfahren, dass diese Menschen etwas in sich tragen und mit sich bringen, das sie bereichern wird. Wir sind ja alle multikulturell. So viele Leute, die ich treffe, immer wieder, sagen, ja, ja, ich bin zwar Deutscher, aber meine Großmutter war Schwedin und mein Vater war in Afrika. Also immer mehr gibt es Menschen auf dieser Welt, die nicht zu einer einzigen Gruppe gehören, sondern die Mittler sind zwischen verschiedenen. Das ist, glaube ich, die Art und Weise, in dem wir vorsichtig und langsam, behutsam unsere multikulturelle Gesellschaft akzeptieren und von ihr auch Gutes erreichen können. Bei der Verwirklichung der Menschenrechte im Kleinen sind Geduld und Toleranz gefragt. Und ein offenes Visier. Das zeigt sich etwa, wenn Stéphane Hessel bei der Buchvorstellung in Leipzig auf die Kriminalität in Großstädten zu sprechen kommt, in die Ausländer verwickelt sind. Er ist selbst überfallen worden. Von Afrikanern in der Pariser Metro, als er und seine Frau sich auf dem Weg nach Berlin befinden. Hessel bemüht sich, die Angelegenheit nicht von der unterschiedlichen Herkunft her zu verstehen. Kriminalität gibt es in allen unseren Großstädten. Und nicht nur, wenn da Fremde oder Immigranten sind. In meinem Fall waren es allerdings Afrikaner. Aber die Afrikaner versuchen, einem das Portefeuille aus der Tasche zu ziehen, weil ihre Wirtschaftslage schlecht ist. Menschen, die unter Missständen leiden, suchen sich Sündenböcke, erklärt Stéphane Hessel weiter. Der Fingerzeig auf Sündenböcke ist heute so beliebt wie damals. Den schon erwähnten Überfall in der Pariser Metro möchte Hessel nur am Rande erwähnen. Seine Frau Christiane und er wurden von 4 Männern bedroht. Seine Frau hatte energisch erklärt, dass Stéphane Hessel sich ein Leben lang für den freundschaftlichen Umgang mit Fremden eingesetzt habe. Das hat die Männer nicht sehr beeindruckt. Sie nahmen ihm seine Geldbörse ab, schickten aber seine Papiere umgehend per Post an ihn zurück, sodass er keine neue Carte d'Identité beantragen musste. Und der Menschenfreund Hessel, hat er in dieser Situation Angst verspürt? Angst, wissen Sie, Angst hat man in meinem Alter nicht mehr. Das ist das Schöne. Wenn man erst über 70, wenn man erst 80 wird, wie ich es jetzt bin, damals war ich 75, da hat man keine Angst mehr. Das Leben hat man hinter sich. Wenn es nun endlich mal ausgehen soll, dann ist das auch gut. Von der Formulierung allgemeiner Menschenrechte im Jahre 1948 bis zu ihrer Respektierung und Beachtung ist weit. Und noch längst sind ihre Protagonisten und Vorkämpfer nicht am Ziel angelangt. Im Gegenteil, das 21. Jahrhundert verzeichnet bislang eher Rückschläge als Erfolge. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, der Vormarsch der Populisten, Rechtsextremisten und Neonazis in Deutschland wie auch in anderen europäischen Staaten. Für die Wahrung der Menschenrechte verheißt das wenig Gutes. Umso notwendiger ist es, an die Wegbereiter zu erinnern, die immer wieder mutig und engagiert ihre Stimme erhoben, ihr Leben und ihre Gesundheit geopfert haben, um von Tod und Not bedrohten Menschen zu helfen. Das gilt etwa für die Ikone der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung Martin Luther King, dessen Rede im Sommer 1963 vor dem Lincoln Memorial in Washington hat sich Generationen eingeprägt. Es lohnt sich, auch weniger prominente Vorkämpfer für Freiheit und Menschenrechte zur Sprache kommen zu lassen, die sich in ihren Ländern gegen zum Teil großen Widerstand für Freiheitsrechte einsetzen. Durch ihr konkretes Engagement kann man ein Bild von den Schwierigkeiten der globalen Verwirklichung der Menschenrechte gewinnen. Zugleich kann ihr Beispiel Mut und Ansporn sein, nicht tatenlos zuzusehen, wenn Menschenrechte unter die Räder geraten. In the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Ich habe einen Traum, dass sich die Nation eines Tages erheben und der wahren Bedeutung ihres Glaubensbekenntnisses gerecht werden wird. Wir halten diese Wahrheiten für selbstverständlich, dass alle Menschen gleich geschaffen sind. Vor dem Lincoln Memorial in Washington, D.C., ergreift der Bürgerrechtler Martin Luther King an diesem heißen Sommertag am 28. August des Jahres 1963 als letzter das Wort. Vor ihm harrt eine unübersehbare Menschenmenge aus, die mit ihrem Marsch auf Washington gegen die Rassendiskriminierung protestiert. Einige machen Anstalten aufzubrechen. Sie haben Mahalia Jackson, Joan Baez, Bob Dylan und anderen zugehört, sind erschöpft und wollen die Heimreise antreten, als der 46-jährige Baptistenpastor ans Mikrofon tritt. Was er sagt, zieht die 250.000 Menschen vor dem Lincoln Memorial sofort in ihren Bann. I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Ich habe einen Traum, dass meine vier kleinen Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, in der sie nicht nach der Farbe ihrer Haut, sondern nach dem Wesen ihres Charakters beurteilt werden. Es ist eine Rede mit einem Staccato sich steigernder Wiederholungen und Forderungen an die Nation. Eine Rede voller Hoffnung und Sehnsucht nach einem friedlichen Miteinander von Schwarzen und Weißen in den USA. Eine Rede, die sich in das kollektive Gedächtnis der Menschheit einbrennt. Der Traum von Martin Luther King geht nicht in Erfüllung. Er selbst wird 5 Jahre nach dem Marsch auf Washington in Memphis, Tennessee, erschossen. Schwarze leben in den Vereinigten Staaten von Amerika nach wie vor gefährlich. Zwar wurden bereits in den 1960er Jahren in den USA Rassenschranken beseitigt und der Zugang zu Schulen und Universitäten verbessert, aber bis heute vergeht kaum eine Woche, in der Schwarze nicht von einer Polizeikugel getroffen oder von weißen Rassisten ermordet werden. Wut und Verzweiflung hat zum Beispiel der Tod des schwarzen Amerikaners George Floyd am 25. Mai 2020 in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota ausgelöst, der von einem Smartphone gefilmt wird. Martin Luther Kings Traum stirbt unter dem Knie eines stämmigen weißen Polizisten, der endlose 9 Minuten lang die Kehle des am Boden liegenden Floyd zudrückt, bis der 46-Jährige nicht mehr atmet. I can't breathe. Ich kriege keine Luft. Das sind seine letzten Worte. Das zweite Kapitel der Langen Nacht über Menschenwürde und Menschenrechte erinnert an mutige Vorkämpfer für eine gerechte und humane Zukunft. Ihr Einsatz beweist, dass jeder von uns etwas tun kann. Wenn die Verhältnisse schwieriger werden, wenn die Klagen lauter werden, dann gibt es für jeden und jede von uns zwei Möglichkeiten. Die Hände in den Schoß legen und weiter klagen über die Verderbtheit der Welt und das Unvermögen der anderen, oder die Ärmel aufkrempeln und selbst etwas tun, etwas versuchen, das eine Veränderung zum Besseren bedeutet. Beim Thema universelle Menschenrechte geht die lange Nacht in verschiedene Weltregionen und in unterschiedliche Zeitzonen. Von Amerika richtet sich der Blick nach Südostasien, auf die Philippinen. Die Philippinen mit ihren 7000 Inseln sind ein wunderschönes Land, gesegnet mit fruchtbaren und ertragreichen Böden. Die Gewässer rund um die vielen Inseln bieten reichhaltige Fischgründe. Die Einwohner dieses einzigen katholischen Landes in Südostasien müssten eigentlich nicht hungern. Aber viele Familien gehen abends hungrig ins Bett und haben am nächsten Tag kaum die Aussicht auf eine warme Mahlzeit. Die drei Jahrhunderte dauernde spanische Kolonialherrschaft, ruchlose Ausbeutung durch Oligarchen und den Westen, der jeden Diktator gewähren lässt, haben dem Land das Rückgrat gebrochen. Ang Bayan, Bayan Ko, unser Land, ist ein altes philippinisches Freiheitslied. Es wurde schon zu Zeiten der spanischen Kolonialherren gesungen und erlebt beim Sturz des Diktators Ferdinand Marcos im Jahre 1986 eine Renaissance. In der Version des Sängers Freddy Aguilar wird es zum Protestlied einer ganzen Generation. In den drei Jahrzehnten danach erleben die Philippinen mehrere Staatschefs, die an der ungleichen Verteilung von Hab und Gut nichts ändern. 2016 kommt Rodrigo Duterte an die Macht. Im Laufe des von Duterte ausgerufenen Kriegs gegen Drogen werden nach Angaben der philippinischen Menschenrechtskommission schätzungsweise etwa 27.000 Menschen durch Todeskommandos erschossen. Und die Welt schaut untätig zu. Seit 2022 ist Ferdinand Marcos Junior an der Macht. Der Sohn des einstigen Diktators, dem vorgeworfen wird, sein Land ausgeplündert und 10 Milliarden auf Schweizer Bankkonten beiseite geschafft zu haben. Wie sein Vater kann sich auch Marcos Junior auf die Schutzmacht USA stützen. Denn seitdem die Volksrepublik China im südchinesischen Meer Expansionspolitik betreibt, wenden sich die Vereinigten Staaten wieder vermehrt den Philippinen zu und verstärken dort ihre Marinestützpunkte. Um die Überwindung der massenhaften Armut auf den Philippinen und die Einhaltung der Menschenrechte ist es also weiterhin schlecht bestellt. Wie in fast allen autoritär und diktatorisch regierten Ländern waren und sind Journalistinnen und Journalisten vorrangiges Ziel staatlicher Verfolgung. Auf den Philippinen gilt das insbesondere für Maria Ressa, die sich Präsident Rodrigo Duterte in den Weg stellte und mit mehreren Strafverfahren überzogen wurde. Anklagen wegen Steuerhinterziehung oder Verleumdung sind gängige Methoden, regimekritische Reporter kaltzustellen. Doch Maria Ressa lässt sich nicht einschüchtern. Sie kann Duterte Machtmissbrauch, Desinformation und Gesetzesbrüche nachweisen. Für ihren Mut und ihre Unerschrockenheit erhält die Journalistin 2022 den Friedensnobelpreis, zusammen mit ihrem russischen Kollegen Dmitri Muratov. Muratov ist in der Russischen Föderation ähnlichen Repressionen ausgesetzt. Zuletzt wurde im Jahre 1936 einem Redakteur und Publizisten diese hohe Auszeichnung verliehen. Karl von Ossietzky, Mitarbeiter und dann Herausgeber der Weltbühne, KZ-Häftling im emsländischen Esterwegen, erhielt den Friedensnobelpreis rückwirkend für 1935. In Köln stellt Maria Ressa im März 2023 ihr Buch »How to Stand Up to a Dictator – Der Kampf um unsere Zukunft« vor, das in der deutschen Ausgabe den englischen Titel beibehält. Annika Schneider vom Deutschlandfunk interviewt Maria Ressa. Especially after 2019, when the government gave me like 10 arrest warrants. In less than 2 years I had 10 arrest warrants. 10 arrest warrants, right? Like I'm a criminal. Seit 2019 hat die Regierung 10 Haftbefehle gegen mich ausgestellt. In weniger als 2 Jahren. Wie eine Kriminelle. Viele haben mich gefragt, woher ich den Mut nehme. Aber es war kein Mut. Ich habe einfach das gemacht, was ich immer gemacht habe. Die philippinische Regierung hat sich verändert. Ich mich nicht. Ich folge den gleichen Prinzipien, den gleichen journalistischen Werten. Als Reporterin und Korrespondentin war Maria Ressa durch eine harte Schule gegangen. Sie hatte sich im Operationsgebiet des Terrornetzwerkes Al-Qaida bewegt, wo Menschenrechte brutal missachtet werden. I'm used to being a war correspondent. Like I was the conflict reporter of CNN in Southeast Asia. Ich war früher ja Kriegsreporterin bei CNN in Südostasien. Meine wichtigsten Recherchen dort haben Terrornetzwerke rund um Al-Qaida aufgedeckt. Das war ein großartiges Training. Ich musste mein Team vorbereiten, die Konfliktregion sehr gut kennen und Sicherheitsequipment mitbringen. Du planst genau, wie du hinkommst und wie du wegkommst. Deswegen war es auch nicht so leicht, mich einzuschüchtern. Eigentlich hatte ich bei Rappler schon ein jüngeres Nachfolgeteam ausgebildet und wollte mich zurückziehen und etwas anderes machen. Die Attacken der Regierung haben uns gezwungen, zu prüfen, wer wir sind. Wir hatten zwar alle Angst, aber unsere gemeinsame Aufgabe war noch nie so eindeutig. Zusammen konnten wir die Angst überwinden. And because we were doing this together, you get over the fear. Rappler ist ein Nachrichtenportal, das die Journalistin gegründet hat, um unabhängig von den etablierten philippinischen Medien berichten zu können. Als Maria Ressa ins Fadenkreuz der philippinischen Regierung gerät und mit Anklagen überzogen wird, muss sie um ihr Leben fürchten. Sobald sie ihre Wohnung verlässt, legt sie eine kugelsichere Weste an. Ihr Fall wird international bekannt, was ihr einen gewissen Schutz bietet. Amal Clooney, Rechtsanwältin und renommierte Menschenrechtlerin, mobilisiert Anwälte, damit die Journalistin sich vor Gericht verteidigen kann. Im Vorwort zu dem Buch »How to Stand Up to a Dictator – Der Kampf um unsere Zukunft« schreibt Amal Clooney, die Frau des Schauspielers George Clooney: »In einer Autokratie ist der Gegner des Journalisten der Staat. Er bestimmt Politik und Gesetze. Er lenkt die Polizei, er heuert Staatsanwälte an und hält die Gefängnisse bereit. Er verfügt über eine ganze Armee von im Netz aktiven Bots, die jeden verteufeln und sabotieren, den die Obrigkeit als Widersacher wahrnimmt. Er hat die Macht, Radiosender und Webseiten dicht zu machen. Und vor allem, er muss den Informationsfluss bestimmen, um zu überleben. Seine Existenz hängt davon ab, dass jede Geschichte immer nur eine Seite hat.« Soweit die Rechtsanwältin Amal Clooney. Die Journalistin Maria Ressa hat nicht nur den philippinischen Staat zum Gegner, sondern stellt sich zugleich gegen große, international operierende Netzakteure, denen sie Korruption und Manipulation vorwirft. Dabei kommt ihrem Land, den Philippinen, eine besondere Rolle zu. Die Philippinen sind immer schon ein Versuchsfeld für Attacken auf die USA gewesen. Korruption ist weit verbreitet. Recht und Gesetz sind schwach. Außerdem sprechen die meisten bei uns Englisch. Deswegen haben Firmen wie Yahoo ihre Technologien für den Westen vorher bei uns getestet. Gute und schlechte Ideen. Auch Cambridge Analytica war vorher unter dem Namen SCL bei uns aktiv. Sie haben ihre Techniken zur Massenmanipulation hier ausprobiert und dann zu euch gebracht. They tested these tactics of mass manipulation in the Philippines and if it worked there, they ported it over to you. Die mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnete Journalistin begibt sich bei ihren Recherchen auf die Spur der Datenströme. Sie geht systematisch vor und findet Erstaunliches heraus. Nicht nur über die Philippinen. Wir haben zuerst mit Daten aus den Philippinen gearbeitet. Wenn in jedem Land eine Redaktion das Gleiche gemacht hätte, könnten wir das global nachverfolgen. In Nigeria zum Beispiel wurde die Massenmanipulation auch getestet. Zum Angriffsziel zu werden, ist Fluch und Segen zugleich. Denn ein Grund, warum uns das nicht klein bekommen hat, waren unsere Daten. So konnten wir 2018 sehen, dass die nationale Propaganda des Duterte-Marcos-Netzwerkes Verbindungen zu russischer Desinformation hatte. 2019 haben wir den chinesischen Einfluss in den Philippinen entdeckt. Da haben wir verstanden, dass das in vielen Ländern auf der ganzen Welt passiert. Und dass speziell weibliche Journalistinnen überall gezielt attackiert werden. Especially on women journalists were happening everywhere else. So for me, I began to see that 2014 was a pivotal year. 2014 war ein Schlüsseljahr. Damals sind die russischen Informationsoperationen auf der Krim losgegangen. Die gleiche Narrative hat Putin 8 Jahre später für die Invasion in der Ukraine genutzt. Zur gleichen Zeit hat der philippinische Präsidentschaftskandidat Marcos mit seinen Kampagnen begonnen, das Image seines Vaters zu ändern. Von einem Kleptokraten, der 10 Milliarden Dollar gestohlen hat, zum größten Führer, den das Land je hatte. Und im Mai ist der Sohn mit überwältigender Mehrheit gewählt worden, weil Leute das glauben. Part of it is I realize that memory and history and what exactly where we came from. Erinnerung und Geschichte waren auf einmal im Fluss, weil unser Informationsökosystem korrumpiert worden ist von den sozialen Netzwerken. Die Plattformen haben entschieden, ihre Profite zu steigern, indem sie Lügen, Wut und Hass schneller verbreiten als Fakten. Ohne die Daten kann man das leicht als politisches Problem sehen, aber es war nie ein politisches Problem. When it wasn't a political problem. Di ako narinig ng ingay na sinungaling. Kalayaan, katanungan, katotohanan, ito ang laban ko. Die Recherchen der philippinischen Plattform Rappler machen auf gleich mehrere Gefahren aufmerksam, die Freiheit, Demokratie und Menschenrechte weltweit bedrohen. Erstens, die globale Macht der sozialen Netzwerke ist weiterhin ungebremst. Sie wird weder demokratisch kontrolliert noch wirksam eingedämmt. Zweitens, die parlamentarische Demokratie wird zur Farce, wenn Trolle und Algorithmen den Ausgang von Wahlen bestimmen. Drittens, die Europäische Union, einschließlich der Bundesrepublik Deutschland, ist weit davon entfernt, dem globalen Datenklau und Datenmissbrauch wirksam entgegenzutreten, auch wenn in Brüssel erste Ansätze dazu unternommen werden. Yes, you know what we need? We need access to the same data these tech companies have. Ja, wir müssen auf die Daten der Tech-Firmen zugreifen können. Es müsste eine öffentliche Datenbank geben. Sie können nicht sagen, das wäre gegen ihr Geschäftsmodell, weil ihr Handeln die Öffentlichkeit betrifft. Wir brauchen mehr Transparenz. Deutschland hat in der EU die Datenschutzgrundverordnung angestoßen, weil es das Problem verstanden hat. Aber in der Datenschutzverordnung geht es um Inhalte. Dabei geht es eigentlich um Daten und Technologie, die uns zum Schweigen bringt. Wir müssen uns unsere Freiheit und unsere Handlungsfähigkeit zurückholen. We need to reclaim our freedom and our agency back. Entschlossen plädiert Maria Ressa dafür, den globalen Netzwerken gesetzliche Fesseln anzulegen, wenn sie weiterhin den Lügnern, Demagogen und Diktatoren ihre digitalen Kanäle öffnen. Yes, because it's bypassing our rational minds. Ja, denn Desinformation geht an unseren rationalen Gedankengängen vorbei und manipuliert unsere Emotionen. Daniel Kahneman unterscheidet in seinem Buch über das menschliche Denken das schnelle, emotionale, instinktive Denken und das langsame Denken, wo Journalismus und Gespräche und Demokratie verortet sind, wo wir Lösungen finden. Where democracy happens, where you find solutions. Ich komme gerade von der UNESCO, wo sie einen Entwurf zum Thema Desinformation vorgelegt haben, in dem es vor allem um die Moderation von Inhalten geht. Zum Glück haben sie mir eine Keynote gegeben. So konnte ich ihnen sagen, Leute, nein. Stell dir einen schmutzigen Fluss vor. Mit Fact-Check nehmen wir ein bisschen verschmutztes Wasser aus dem Fluss, säubern es und schütten es zurück in den Fluss. Die Moderation von Inhalten betrifft die Meinungen. Dabei sind die nicht das Problem. Alle dürfen sagen, was sie wollen. Du musst stattdessen die Fabrik dicht machen, die den Fluss verschmutzt. Der Wildwuchs im Kosmos der Daten hat unmittelbar mit der Frage zu tun, welches Gewicht und welchen Stellenwert die Menschenrechte künftig überhaupt noch haben werden. Wenn etwa die Volksrepublik China dazu übergeht, von jedem Einwohner und jeder Einwohnerin Bewegungs- und Verhaltensprofile zu erstellen, wenn das Regierungssystem dann in der Lage ist, diese gewaltigen Datenmengen auszuwerten, um damit Steuerung und Kontrolle auszuüben, wo bleibt dann das Selbstbestimmungsrecht? Wo die Verantwortung für das eigene Tun und Handeln? Unser nächstes Beispiel hat, wenn man so will, mit einem konventionellen, allerdings überaus erfolgreichen Hilfsprojekt zu tun und geht zurück in die 1980er Jahre. Anfang November 1981 legt im Hafen von Puerto Princesa, der südphilippinischen Insel Palawan, das Hospitalschiff Cap Anamur an. An Bord befinden sich über 700 Vietnamesen, Boat People, wie sie inzwischen genannt werden. Es sind Menschen, die vor den Folgen des Vietnamkrieges mit ihren Booten aufs offene südchinesische Meer geflohen sind, in der Hoffnung, von Schiffen gerettet zu werden und irgendwo an Land gehen und sich ein neues Leben aufbauen zu können. Die Cap Anamur ist ein zu einem Hospitalschiff umgebauter ehemaliger Frachter. Das Schiff fährt im Auftrag der gleichnamigen Hilfsorganisation Cap Anamur, deutsche Notärzte. Ein eingetragener Verein, der 1979 von Rupert und Christel Neudeck zusammen mit einigen Unterstützern gegründet wurde und seit 1980 im südchinesischen Meer kreuzt, um Vietnamesen vor dem Ertrinken zu retten. In Puerto Princesa vor der philippinischen Insel Palawan kann an diesem Novembertag des Jahres 1981 etwa die Hälfte der aus dem Meer geretteten Vietnamesen von Bord der Cap Anamur gehen, weil für sie aus der fernen Bundesrepublik Aufnahmezusagen vorliegen. Die anderen müssen warten, bis es auch für sie eine Bestätigung gibt, dass sie in Deutschland willkommen sind. Dankbar und froh verabschieden sich die Vietnamesen, die Glück haben, von Kapitän Wolf Wangnick aus Hamburg. Um den Gesundheitszustand der Flüchtlinge kümmert sich Udo Radloff, Arzt aus Heidelberg. In der Regel ist es so, dass die Leute, die wir aufgefischt haben, das Glück hatten, nur 1 bis 1,5 Tage in den Booten zu sein und demgemäß noch in einem relativ guten gesundheitlichen Zustand waren. Das heißt, sie hatten weder Zeichen von Sonnenbrand noch Zeichen von beginnender Verdurstung oder Unterernährung. In früheren Reisen war das hingegen so, dass die Auszehrung so groß war, dass viele Leute sofort an Infusionen gehängt werden mussten und mehrere Tage braucht, um überhaupt wieder auf die Beine zu kommen. Kapitän, Steuermann, Arzt und Krankenschwester. Alle an Bord der Cap Anamur arbeiten ehrenamtlich. Und das Schiff selbst fährt auf der Basis von Spenden. Von Geldgebern in Deutschland und im benachbarten europäischen Ausland. Gesteuert und in Gang gehalten werden die Rettungsfahrten im südchinesischen Meer vom Wohnzimmer eines kleinen Einfamilienhauses in Troisdorf bei Bonn aus. Dieses Zimmer ist die Schaltzentrale der Hilfsorganisation. Der Journalist und Gründer von Cap Anamur, Rupert Neudeck, sowie seine Frau Christel halten die Fäden in der Hand, kümmern sich um Spenden, suchen Personal aus, buchen Reisen, halten Kontakt zu Landesregierungen, die Boat People aufnehmen sollen. Und wenn es hakt oder überhaupt nicht weitergeht, springen Fürsprecher ein. Heinrich Böll zum Beispiel, der Schriftsteller, oder Norbert Blüm, der Sozialpolitiker von der CDU. Jahrzehntelang engagieren sich Christel und Rupert Neudeck für Menschen, die vor Krieg oder Naturkatastrophen fliehen müssen und in Not sind. Immer wieder werden sie an die Grenzen dessen geführt, was sie überhaupt leisten oder meinen, verantworten zu können. Im Juli 2013 zum Beispiel, mehr als 30 Jahre nach den spektakulären Rettungsfahrten der Kap Anamur im südchinesischen Meer, herrscht im Wohnzimmer der Familie Neudeck große Anspannung. Das Telefon klingelt. Geschirr wird gedeckt und anschließend wieder abgetragen. Rupert Neudeck, inzwischen Gründer und Leiter einer weiteren Hilfsorganisation, der Grünhelme e.V., versucht zwar Ruhe und Gelassenheit auszustrahlen, aber die innere Spannung ist ihm anzumerken. In Syrien, wo die Grünhelme in der Stadt Harem vom Bürgerkrieg zerstörte Häuser wieder aufbauen, sind drei Mitarbeiter seiner Hilfsorganisation entführt worden. Diese Erfahrung, die wir jetzt machen, die ist deshalb so furchtbar, weil wir total im Ungewissen sind. Ich weiß genau die Zeit, 3 Uhr nachts klingelt hier das Telefon und der Mitarbeiter sagt, es ist was ganz Furchtbares passiert. Die drei sind entführt. Na ja, dann denkt man sich, na gut, also morgen, übermorgen wird das irgendwie erledigt sein. Und dass daraus 50 Tage werden, 50 Tage und 50 Nächte, da muss man schon hart an sich arbeiten, um das durchzustehen. Weil es ja auch eine Belastung ist, die man für die Angehörigen mit übernimmt. Mit den Angehörigen jeden Tag zu tun zu haben, jeden Tag zu telefonieren, jeden Tag was mit ihnen zu machen. Und das ist auch ganz furchtbar, weil man diese Arbeit tut in dem Urvertrauen darin, dass sie nicht behindert wird, dass sie gewollt wird und dass sie geschützt ist. Das kann man nicht rational begründen. Aber es gibt für mich eine ganz tiefe Überzeugung, dass diese Arbeit dadurch, weil sie etwas Gutes tut und etwas Gutes ist, dass sie geschützt ist. Trotz der Belastung durch die Entführung von Mitarbeitern in Syrien, 2 werden einige Tage später freigelassen, der 3. bleibt 20 Monate in der Hand der Kidnapper, trotz dieses immensen Drucks und trotz der Sorge um ihre Sicherheit ist Rupert Neudeck entschlossen, die Hilfsaktionen fortzusetzen. Die Arbeit läuft eigentlich erfreulich, auch in nicht gesicherten Zonen, so dass wir sie weitermachen wollen und können. Und meine größte Überzeugung ist, dass das Schönste an meiner Gesellschaft ist, in der ich hier lebe, dass man Dinge tun kann. Und das ist etwas, was uns auszeichnet auf dieser Welt, worum uns Hunderte von Millionen Menschen, gerade junge Menschen auf der Welt, beneiden. Dass man in dieser ganz freien Gesellschaft Dinge tun kann, die man fast auf der ganzen Welt nicht tun darf. Die Gründung der Grünhelme geht auf den 11. September 2001 zurück. Der Anschlag islamistischer Terroristen auf das World Trade Center in New York war für Rupert Neudeck wieder ein Schlüsselerlebnis, das ihn zum Handeln bewog. Dieser Anschlag enthielt für ihn eine Botschaft, die Millionen anderer Menschen zunächst gar nicht in den Sinn kam. Hass und Feindschaft gegen Muslime würden durch diesen fürchterlichen Gewaltakt auf das Wahrzeichen der westlichen Welt, das zugleich ein Symbol des Kapitalismus war, einen gewaltigen Auftrieb bekommen. Also tat er sich mit Freunden zusammen, die ähnlich dachten, um mit Christen und Muslimen eine Basis für eine religionsübergreifende Friedensarbeit zu schaffen. Wir sind dann eigentlich zu der Idee gekommen, lass uns doch was machen, damit wir eine Plattform bekommen, wo junge Menschen muslimischer oder christlicher oder sonst wo Herkunft etwas zusammenarbeiten. Was wir in Deutschland nicht brauchen, ist noch eine neue Akademie oder ein neues Seminar oder eine neue Gipfelkonferenz, sondern wir brauchen praktische Arbeiten. Am besten funktioniert der interreligiöse Dialog dadurch, dass man zusammenarbeitet. Das war dann die Gründung der Grünhelme. Den Namen haben wir von Töpfer bekommen. Klaus Töpfer hat in Nairobi immer rumgeschrien, die UNO braucht nicht nur Blauhelme, sie braucht auch Grünhelme. Dann haben wir die hier gegründet und dann habe ich ihm das erzählt. Und da hat er uns den schönsten Werbespruch gemacht. Er hat gesagt, je mehr Grünhelme wir rausschicken, desto weniger Blauhelme brauchen wir später. Blauhelme? Das sind Friedenstruppen, die auf Befehl der Vereinten Nationen und mit dem Einverständnis des betroffenen Landes eingesetzt werden. Sie sollen in Krisengebieten Gewalt unterbinden, Bürgerkriegsparteien auf Distanz halten und Zusammenstöße vermeiden. Während die Grünhelme in überwiegend islamischen Staaten wie Senegal, Malawi, Sierra Leone und Mosambik Hilfsprojekte umsetzen, etwa den Bau von Schulen, Werkstätten und Wohnhäusern in den von Krieg und Naturkatastrophen verwüsteten Regionen. Beide Organisationen, Kap Anamur und Grünhelme, kommen sich nicht ins Gehege, sondern ergänzen sich. Kap Anamur konzentriert sich auf medizinische Hilfsprojekte. Und die Grünhelme sind in Dörfern, Schulen und anderen Bildungseinrichtungen tätig. Die Bilanz der beiden international tätigen Hilfsorganisationen ist beeindruckend. Zwei Menschen haben mit Unterstützung vieler Helferinnen und Helfer Projekte in über 50 Ländern der Erde umgesetzt. Etwa 11.300 Vietnamesen verdanken ihnen ihr Überleben und ein geschütztes Dasein in der Bundesrepublik. Ein riesiger Schatz an Erfahrungen entstand in 3,5 Jahrzehnten, oft beglückende und ermutigende, aber manchmal eben auch bedrückende. Ihre Erlebnisse füllen mehrere Bücher. Es sind Lehrbücher der Mitmenschlichkeit, für Menschen aller Altersgruppen ein Fundus für Orientierung und Nachahmung. Zum Zeitpunkt der Begegnung im Juli 2013 steht Rupert Neudeck, wie erwähnt, unter einem großen Druck, die in Syrien entführten Helfer frei zu bekommen. Was schließlich auch gelingt. 3 Jahre später muss er sich einer Herzoperation unterziehen, die er nicht überlebt. Seine Tochter Yvonne übernimmt die Leitung der Grünhelme von Bonn aus. Poesie des Tuns von Heinrich Böll. Es ist schön, ein hungerndes Kind zu sättigen, ihm die Tränen zu trocknen, ihm die Nase zu putzen. Es ist schön, einen Kranken zu heilen. Ein Bereich der Ästhetik, den wir noch nicht entdeckt haben, ist die Schönheit des Rechts. Über die Schönheit der Künste, eines Menschen, der Natur, können wir uns halbwegs einigen. Aber Recht und Gerechtigkeit sind auch schön. Und sie haben ihre Poesie, wenn sie vollzogen werden. Tuende, nicht Tätige möchte ich ehren. Alle diejenigen, die wissen, was es bedeutet, ein Flüchtling, ein Vertriebener zu sein, unwillkommen zu sein. Ich sah die von Messerstichen zerstörten Körper. Und diesen Anblick werde ich nie vergessen. Meine Mutter hatte keine Brust mehr. Die Brust einer Mutter. Das ist der heiligste Ort für ein Kind. Ich kann den Anblick dieser Körper nicht in Worte fassen, sie auch nicht zeichnen. Wann immer ich mich an das Geschehene erinnere, überkommt mich eine Stummheit. Und der Sog dieses kargen Bildes, hinterlassen von einer tollwütigen Zerstörung, zieht mich in sich hinein. Ich kann nur mich selbst beschreiben. den Abgrund in mir und meinen vormals glücklichen Blick, der in den Löchern der Wunden erblindete. Am 21. November 1998 werden die Eltern von Parastu Foruhar, sie sind Gegner des Ayatollah-Regimes in Teheran, vom iranischen Geheimdienst bestialisch ermordet. Der Anblick der schrecklich zugerichteten Leichen hat sich der Tochter wie ein inneres Brandmal tief eingeprägt. Parastu Foruhar ist Künstlerin. Sie lebt seit langem in Deutschland, inzwischen zurückgezogen in einem Dorf im Spessart. Ihre Bilder werden auf nationalen wie internationalen Ausstellungen gezeigt. Sie sind Zeugnis einer doppelten Botschaft, von einer grazilen Schönheit und zugleich von Folter und Mord, die im Iran an der Tagesordnung sind. Seit dem grausamen Tod ihrer Eltern reist Parastu Foruhar alljährlich im November nach Teheran. Anfangs nehmen Tausende von Menschen an den Gedenkfeiern für Dariush und Parvaneh Foruhar teil. Doch von Jahr zu Jahr verschärft die iranische Regierung den Druck. Trauergäste werden von Milizen verfolgt und festgenommen. Die Gedenkfeiern werden schließlich ganz verboten. Und die Künstlerin bekommt unmissverständliche Drohungen. Ein Überfall auf ihre in Deutschland lebenden Söhne werde nur 500 Euro kosten, wird ihr mitgeteilt. Doch Parastu Foruhar reist weiter nach Teheran, jedes Jahr, trotz der damit verbundenen Gefahr für Leib und Leben. Seit der politischen Ermordung meiner Eltern im November 1998 unternehme ich diese Reisen, die damit angefangen haben, den Versuch zu unternehmen, den Staat zu einer Aufklärung der politischen Morde zu bewegen. Dieser Versuch ist im Sande verlaufen. Es gab einen Schauprozess, der nicht zufriedenstellen konnte. Jedoch die Erinnerung an das Verbrechen, aber auch die Erinnerung an das politische Vermächtnis meiner Eltern fortzuführen, davor setze ich mich ein und das ist auch der Hauptgrund, diese Reisen zu unternehmen. Und ich denke, das ist total wichtig, Kontinuität zu bewahren bei solchen Vorhaben, die ein Ziel in der Zukunft haben, und zwar Demokratisierungsprozess des Landes voranzutreiben. Nach einer Serie mächtiger landesweiter Demonstrationen 2022 ist die Lage im Iran im Sommer 2023 weiter äußerst angespannt. Mit drakonischen Mitteln und unter Einsatz der Sittenpolizei und der Revolutionsgarden versucht das Ayatollah-Regime, die Kontrolle über das Land zu behalten. Gleichzeitig zeigen sich immer mehr Frauen in der Öffentlichkeit ohne Kopftuch, obwohl ihnen schwere Strafen drohen. Warum ist gerade das Kopftuch für die Mullahs so wichtig? Dieser Schleierzwang ist meiner Meinung nach so wie eine Staatsräson vor Islamische Republik. Das ist das Bild der Islamischen Republik, das sie so nach außen tragen wollen, aber auch nach innen aufrecht erhalten wollen, dem so eng mit der Stellung von Frau verbunden ist und auch, dass die Selbstbestimmungsrechte, wo Frauen aber auch vor junger Generation, die sich gegen dieses System vehement erhoben hat, nicht zu geben. Und Kopftuch ist so ein Merkmal, das die daran setzen und volle Vehement versuchen durchzusetzen in der Gesellschaft. Der Widerstand im Zuge der Demonstrationen der wunderbare Bewegung Frau, Leben, Freiheit wurde gezeigt, dass es sehr groß ist gegen dieses Regime. Und nicht nur auch in große Städte, sondern überall in unterschiedliche Provinzen dieses Großlandes haben sich die Menschen gegen das Regime erhoben. jedoch die Möglichkeit, sich durchzusetzen, wenn ein Regime so brutal und perfide die Aufständische unterdrückt, bleibt immer wieder auf die Strecke. برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن، به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبالگرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولی عصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای قرصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی، برای آزادی، Der Vater der Künstlerin, Parvaneh Foroohar, saß bereits unter dem Schah-Regime viele Jahre im Gefängnis. Aufwachsen und Leben im Widerstand. Wie hat das die Kunst der 1962 in Teheran geborenen Parastu Foroohar geprägt? Ich bin in einer Dissidentenfamilie groß geworden. Und es ist nicht nur Verfolgung und Leid, sondern auch zu stehen vor demokratische Ideale und auch Zivilcourage. Das war zentral in unserem Familienleben, wie ich aufgewachsen bin. Und das prägt einem. Und das habe ich als Mensch, aber auch als Künstlerin mitgenommen. Und diese Verbundenheit mit der Gesellschaft und auch die Ideale, die eine bessere, freiere Zusammenleben, demokratisches Zusammenleben ermöglicht, das ist ein Grundsatz in meinem Leben, der sich auch widerspiegelt in meine künstlerische Arbeit, sich gegen Unterdrückung einfach zu stellen und nicht aufgeben, an die Ideale zu glauben und für die zu stehen. Im Laufe der sehr langen Jahre, dass ich in Deutschland lebe und arbeite, bearbeite ich auch Themen, die mit Gewalt, mit der Übergriffigkeit über menschliche Körper zu tun hat. Und das ist immer in so einer Ambivalenz zwischen das Schönheit zu zeigen, aber auch gleichzeitig in der zweite Blick, wenn der Betrachter etwas näher das Geschehen in ein Bild betrachtet, das Zusammenbruch der Schönheit. Und das ist der Moment der Ambivalenz, den ich versuche, in meine künstlerischen Werke herzustellen und auch der Betrachter in diesen gleichzeitige Differenzen zu bringen, um ihn auch zu motivieren, selbst darüber nachzudenken, sich beteiligen an diese Prozesse. Das hat natürlich auch im Laufe der Jahre immer wieder Resonanz gefunden. Ich habe viele Ausstellungen in Deutschland, aber auch weltweit, bei denen ich versuche, genau meine Arbeiten zu zeigen. Weiterhin habe ich einen Lehrstuhl in Kunsthochschule Mainz, wo ich mit junge, heranwachsende Künstlerinnen zusammenarbeite und auch da der Schwerpunkt auf Transkulturalität, auf biografischen Prozesse, die mit der politischen zusammenhängen und spannende Prozesse beobachten kann bei jungen Künstlerinnen. Ich fühle mich sicher in Deutschland. Es ist aber auch immer wieder für mich zu beobachten, dass ich beobachtet werde von genau dieser Spitze, von dem System im Iran. Zum Beispiel bei der Eröffnung dieser Ausstellung, da hatte ich auch den Eindruck, dass einige Leute unterwegs sind, die gesandt worden sind, um irgendwie dann später Bericht zu erstatten. Aber allgemein fühle ich mich nicht unsicher. Mit der Beobachtung muss ich irgendwie leben und das habe ich irgendwie mich daran gewöhnt. Armut ist wie eine Peitsche, die Menschen dazu treibt, Dinge zu tun, die sie unter anderen Umständen nie tun würden. Armut treibt Mädchen und junge Frauen in die Prostitution. Manchmal sind es noch Kinder, die von ihren Eltern verkauft werden oder in Bordellen arbeiten, um ihre Angehörigen zu ernähren. Armut ist die Ursache für Hunger, Krankheiten, Kriminalität, Menschenhandel und Fluchtbewegungen. Die reichsten 85 Menschen besitzen so viel wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung, etwa 4 Milliarden Menschen. Die Dimension und die Folgen dieses dramatischen Ungleichgewichts immer wieder dargestellt zu haben, gehört zu den Verdiensten des Schweizers Jean Ziegler, Soziologe, Politiker, Schriftsteller und Anwalt der Armen weltweit. Im April 2014 hat Ziegler auf der Bühne des Deutschen Theaters gerade seine Botschaft ins Publikum gedonnert. Das Publikum kann gar nicht anders, als ihm zuzustimmen, wenigstens hier und jetzt. Danach hat Ziegler noch ein paar Minuten Zeit, um auf den Punkt zu bringen, worum es ihm geht. Er antwortet auf die Frage, was junge Menschen angesichts von Ungleichheit und Ungerechtigkeit tun sollten. Sicher, ganz sicher sich zu engagieren, ganz sicher nicht zu verzweifeln und zu sagen, man kann nichts tun in dieser Welt, wo alle 5 Sekunden ein Kind verhungert. 1 Milliarde Menschen von den 7,5 Milliarden, die wir sind, sind schwerst permanent unterernährt. Hunger ist heute Mord, weil genug Nahrung für alle da wären. Diese mörderischen Mechanismen zu brechen, das ist die Aufgabe der kommenden Generation, weil Börsenspekulation auf Grundnahrungsmittel ist total legal, treibt die Weltmarktpreise in astronomische Höhen, gibt unglaubliche Profite für die Deutsche Bank, für ein paar Großspekulanten und in den Kanisterstädten der Welt, wo die Ärmsten der Armen wohnen, 1,2 Milliarden, da gehen die Kinder zugrunde, weil die Mütter nicht genug Nahrung kaufen können. Da Deutschland ist die lebendigste Demokratie dieses Kontinentes. Wir haben alle Waffen in der Hand. Junge Menschen können morgen früh vom Bundestag zum Beispiel verlangen, dass das Börsengesetz geändert wird. Sonst stimmt man nicht mehr für diese Leute. Und die Börsenspekulation auf Grundnahrungsmittel verboten wird. Ich rede jetzt von Deutschland, nicht von China und Honduras. Da gibt es keine Freiheit, aber in Deutschland zum Beispiel, in Westeuropa, Nordamerika, man kann verlangen, dass nicht mehr hunderte von Millionen Tonnen Mais und Getreide verbrannt werden, um Agrartreibstoffe herzustellen. Das ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, was immer auch das Klimaargument sein mag. Das können junge Menschen durchsetzen, wenn sie sich organisieren. Und in Deutschland gibt es eine ganze Reihe hochkompetenter, sehr, sehr guter zivilgesellschaftlicher Organisationen. Die ATTAC-Bewegung, also eine Finanzsteuer gegen das Spekulationskapital, Greenpeace zum Schutz der noch verbleibenden Natur, Amnesty gegen die Folter. Ein junger Mensch wird eingebunden in eine kollektive Strategie, die unglaublich nützlich ist. Seinem Heimatland Schweiz stellt Jean Ziegler sich immer wieder mit Ironie, Sarkasmus und beißender Kritik in den Weg. Der Sozialdemokrat, der als Genfer Abgeordneter mehrfach in den Schweizer Nationalrat gewählt wurde, fühlt sich von Steuerbetrügern, Geldwäschern und gewissenlosen Bankern umzingelt. In Schweizer Depots lagert das Geld korrupter Diktatoren. Schon die Titel seiner Bücher verraten einiges von der Wut, die er seinem Land entgegenbringt. Die Schweiz über jeden Verdacht erhaben. Das Schweizer Imperium. Die Schweiz wäscht Weißer, die Finanzdrehscheibe des internationalen Verbrechens. Sein Appell, mit dem er vor allem auf die Jugend setzt, lautet: Wir brauchen einen Aufstand des Gewissens. Und wenn der nicht kommt, geht die Demokratie vor die Hunde. Ich glaube, Amnesty heute hat einen Durchschnittsalter von 28 Jahren. 80% sind junge oder ganz junge Menschen, die eintreten für politische Gefangene, Gefolterte in Syrien, politische Gefangene, zum Tode verurteilte schwarze Menschen, Justizirrtümer in den Vereinigten Staaten, die sie nie gesehen haben. Im Namen dieses moralischen Imperativs, dieser Solidarität. Die Weltkarte der Menschenrechte sieht düster und dunkel aus. In vielen Teilen der Erde gibt es Unterdrückung, Verfolgung, Folter und Krieg. In Russland etwa tritt Präsident Wladimir Putin in die blutigen Fußstapfen seiner Vorgänger, von Josef Stalin bis Leonid Brezhnev. Putin führt mit modernsten Waffen einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Er droht dem Westen mit dem Einsatz von Atomwaffen. Der Krieg hat dem Westen den Spiegel vorgehalten und ihm gezeigt, dass selbst in Europa politische Zusammenarbeit in den Vereinten Nationen und auf Gipfeltreffen sowie enger Handel und Austausch nicht ausreichen, um einen Krieg zu verhindern. Zu all den Herausforderungen kommt noch die Klimakrise, die den Planeten Erde als Ganzes bedroht. In dieser Fülle und Häufung von Konflikten, Krisen und Problemen liegt ein Moment der Überforderung. Gerät die Würde des Menschen endgültig unter die Räder? Wie könnte man den Menschenrechten zu mehr Geltung verhelfen? Ich sehe die Demokratie in absoluter Gefahr und dass ich jetzt mich im Ruhestand befinde, das ist für mich ein Glück, weil ich meine Kräfte stärker auf die Gesellschaft als auf meine Studierenden wenden kann. Das ist ein Zustand, der jetzt erreicht ist, in dem ich das Gefühl habe, ich muss das bisschen, was ich an Überzeugungskraft und Denkvermögen habe, genau da einsetzen, um diese Prozesse in der minimalen Weise, wie man das als Bürgerin in diesem Land kann, mitzugestalten und auch meine Stimme dazu erheben. Die Sorge von Aleida Aßmann um den Zustand der Demokratie wird von vielen Menschen geteilt. Assmann hat in Konstanz und an renommierten amerikanischen Universitäten gelehrt. In Deutschland ist es vor allem der Vormarsch von Rechtsextremisten und Neonazis, die offen Front machen gegen Asylbewerber und Migranten, der die Demokratie bedroht. Ihr politischer Arm, die Partei mit dem Namen Alternative für Deutschland, bietet auf keinem gesellschaftspolitischen Feld eine Alternative, sondern versucht, die parlamentarische Demokratie als politische Basis in Misskredit zu bringen. Offenkundig mit dem Ziel, das freiheitliche System mit der Garantie für Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte abzuschaffen. Diese Situation ist für mich absolut wichtig. Und wenn man sie den Populisten und den Extremen einfach überlässt und sich darum nicht kümmert, dann kann es sehr schwer werden, die Dinge noch zu reparieren. Was muss geschehen? Was sollte getan werden, um den Menschenrechten mehr Geltung zu verschaffen? Was sehen die Theoretiker und Praktiker in ihrem Einsatz für die Menschenrechte als vordringlich an? Doch zuerst besuchen wir Nürnberg und treffen Martina Mittenhuber. Wir befinden uns am Eingang zur Nürnberger Altstadt, also an einem Teil der Nürnberger Stadtbefestigung und ganz konkret am alten Kartäusertor. Und dieses Kartäusertor ist gleichzeitig auch der Eingang zu unserer Straße der Menschenrechte. Wir sind nämlich hier in einem Bereich der Stadtbefestigung, einem Glacis, ne, das sich über den Stadtgraben erhebt. Und dieser Bereich hier zwischen dem Plärrer, also einem unserer großen Verkehrsknotenpunkte in Nürnberg, und auf der anderen Seite dem Hauptbahnhof, ist in den letzten Jahren so etwas wie eine Gedenkmeile in Nürnberg geworden. Martina Mittenhuber leitet das Büro für Menschenrechte der Stadt Nürnberg. Mittenhuber hat an dem Projekt Straße der Menschenrechte, einem in Deutschland einmaligen Baudenkmal, von Beginn an mitgewirkt. Wir sind hier direkt vor dem Mahnmal für die Opfer der Terrorgruppe des NSU. Nürnberg hat ja drei, also das heißt die meisten Opfer der Terrorgruppe des nationalsozialistischen Untergrunds zu beklagen. Und wir haben damals lange gerungen, wir hatten sehr, sehr engen Kontakt zu den betroffenen Familien und haben sehr lange diskutiert, was wäre ein geeigneter Standort für eine Gedenkstele, ein Mahnmal an die Opfer. Und wir haben uns dann nach langen Diskussionen entschieden, dieses Mahnmal hier ganz bewusst am Ausgang der Straße der Menschenrechte zu platzieren. Die Straße der Menschenrechte, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Germanischen Museum in der Altstadt von Nürnberg, besteht aus 27 mächtigen Säulen, zwei Bodenplatten und einer Säuleneiche. An jedem dieser Monumente ist ein Artikel der Menschenrechte nachzulesen, wie sie in der Satzung der Vereinten Nationen am 10. Dezember 1948 festgeschrieben wurden. Diese imposante Installation ist das Werk des israelischen Künstlers Danny Caravan. Caravan sträubte sich lange Zeit, bis er den Auftrag zu diesem außergewöhnlichen Straßenkunstwerk annahm. Nürnberg. Stadt der Reichsparteitage der NSDAP, wo die Rassegesetze verabschiedet wurden, denen auch nächste Angehörige Caravans zum Opfer fielen. Dort tätig zu werden, das konnte er sich zunächst nicht vorstellen. Schon der Name Germanisches Museum schreckte ihn ab. Bei der Eröffnung am 24. Oktober 1993 sagte der Künstler: Dies ist keine Gedenkstätte des Holocaust. Dies ist kein Monument. Es ist eine Straße. Die Menschen durchlaufen, wo sie promenieren und die 30 Artikel der Menschenrechtserklärung in Deutsch und in 30 verschiedenen Sprachen lesen. Und Artikel für Artikel kehrt die Erinnerung an vergangene Geschehnisse zurück. Und die Hoffnung. Die Erinnerung wiegt schwer. Danny Caravan fasst sie in Worte. Ich gehe durch die Straße mit meiner Großmutter, die barbarisch durch die Nazis ermordet wurde und kein Grab hat. Und lese den Artikel 1 auf dem ersten Pfeiler. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie ist 1941 auf offener Straße ermordet worden, in Lviv, Lemberg. Und ich gehe durch die Straße mit meinen Onkeln und Tanten, Cousins und Cousinen, die als Rauch vergingen, während ich in Israel aufwuchs, in den Dünen von Tel Aviv. Thank you. Wenn Sie sich jetzt hier in westliche Richtung bewegen würden, dann würden Sie in ungefähr 300-400 Meter auf das Mahnmal für die ermordeten Sinti und Roma ab 1935, eben seit den Nürnberger Rassegesetzen, treffen. Noch ein Stückchen weiter gibt es einen Erinnerungsort für die Zwangsarbeiter, die auch ja in Nürnberg in der Rüstungsindustrie schuften mussten. Und wenn Sie in Richtung Hauptbahnhof gehen würden, finden Sie einen weiteren Gedenkort für die verfolgten und ermordeten Homosexuellen. Also wir beobachten das immer, wenn in Nürnberg sich Vorfälle ereignen, rechtsextremistische Demonstrationen, Kundgebungen, aber eben damals auch die Aufdeckung der NSU-Morde, das Attentat von Hanau. Dann versammeln sich hier die Menschen in der Straße der Menschenrechte, um ein Bekenntnis zu Demokratie und Menschenrechten abzulegen. Dani Karavan am Tag der Einweihung der Straße der Menschenrechte in Nürnberg. Ich nehme dich an die Hand, kleine Anne Frank. Zu dieser Zeit war ich kleiner als du. Und wir gehen gemeinsam den dritten Artikel der Menschenrechtserklärung lesen. Geschrieben in deiner Sprache, auf Holländisch, auf dem dritten Pfeiler. Recht auf Leben, Freiheit und Unschändbarkeit von der Person. Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. Und ich sehe Kinder, deren Recht auf Leben nicht geachtet worden ist. Wir gehen viel in die Schulen. Erinnerung in junge Hände legen ist ein wichtiges Projekt hier in Nürnberg. Das heißt, Gedenktage wie der Holocaust-Gedenktag am 27. Januar oder der Volkstrauertag werden von uns immer in enger Kooperation mit einer Schulklasse gestaltet. Also wir versuchen immer mit jungen Menschen zu diskutieren, was hat es eigentlich mit mir zu tun? Was hat es mit meinem Leben heute zu tun? Dani Karavan. Und ich lese die Artikel, alle Artikel, damit sich so etwas niemals mehr ereignen kann, nirgendwo auf der Welt. Im Levitikus, dem dritten Buch Mose des Alten Testaments, steht geschrieben, Ve achavta lerecha kamocha, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Drei Worte und die gesamte Menschenrechtserklärung ist ausgedrückt. Und ich frage mich, zeigt nicht die Tatsache, dass dieses Werk sich nahe dem Ort der Reichsparteitage befindet, den Sieg des Menschen über den Narzissmus? Der israelische Künstler Dani Karavan gehörte bis zu seinem Tod im Jahr 2012 der Jury an, die den Menschenrechtspreis der Stadt Nürnberg vergibt. Seine Vorbehalte gegenüber Nürnberg hatte Karavan längst zur Seite gelegt, als er sah, was mit der Straße der Menschenrechte alles in Bewegung kam. Nach den Worten von Martina Mittenhuber werden für die Auszeichnung Hidden Heroes gesucht. Menschen, deren Einsatz für die Menschenrechte möglicherweise mit Lebensgefahr verbunden ist. Menschen, denen der Preis Schutz geben kann. Unser erster Preisträger war Sergei Kowaljow. Ein lautstarker Kritiker des Tschetschenienkrieges. Kowaljow ist ein halbes Jahr vor dem Verbot seiner Organisation Memorial verstorben. Wir haben ausgezeichnet Fatimata Mbaye aus Mauretanien, die sich gegen Sklaverei und Kinderarbeit eingesetzt hat. Wir haben mit Abdul Fattah Soltani einen iranischen Menschenrechtsverteidiger ausgezeichnet, der damals 2009 nicht mal zur Preisverleihung anreisen konnte, weil ihm die iranischen Behörden noch am Flughafen den Pass abgenommen haben. Wir haben viele Jahre Aktivisten im Bereich der bürgerlich-politischen Rechte ausgezeichnet, also Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Verbot der Folter. Aber wir hatten jetzt in den letzten Jahren auch immer wieder Preisträgerinnen und Preisträger, die sich den sozialen Menschenrechten verschrieben haben. zum Beispiel Amirul Haq Amin aus Bangladesch, den Präsidenten der Nationalen Textilarbeitergewerkschaft, Rodrigo Mundaca, einen Agraringenieur, der sich in Chile für den freien Zugang zu Wasser einsetzt, einem Gut, das in Chile privatisiert ist, das man handelt wie eine Ware. Wir haben im vergangenen Jahr Saira Gulsautbay ausgezeichnet, eine in China damals lebende Kasachin, die sich für die uigurische Minderheit einsetzt. Sie war selber interniert in einem dieser berüchtigten Lager in Westchina, in der Region Xinjiang. Und wir hatten damals immense Probleme auch mit der chinesischen KP und der Regierung, dem Generalkonsul. Also da haben wir auch als Stadt Nürnberg nochmal erfahren müssen, dass es doch einen Unterschied macht, ob ich jemanden aus einem Land des globalen Südens wie Uganda auszeichne oder mich mit einem der mächtigsten Länder der Welt anlege. Die meisten Staaten der Erde haben in ihren Verfassungen Menschenrechte berücksichtigt. Aber nicht alle. In 69 Ländern sind zum Beispiel homosexuelle Beziehungen unter Strafe gestellt. 33 davon liegen in Afrika, darunter Uganda, das besonders vehement gegen gleichgeschlechtliche Beziehungen vorgeht. Über die Verfassungen der Staaten hinaus regeln Konventionen, internationale Übereinkommen und Protokolle zwischen den Völkern die Einhaltung und Gewährleistung von Menschenrechten. Doch diese vielen Verträge und Abmachungen bieten noch keine Garantie, dass ihnen in der Wirklichkeit auch entsprochen wird, dass verbürgte Grundrechte auch tatsächlich eingehalten werden. Regierungen diktatorisch regierter Länder nutzen meist ein Bündel von Gesetzen und Bestimmungen, die es ihnen ermöglichen, Menschenrechtler, Frauen wie Männer zu verfolgen und mundtot zu machen. Wer die Regierung kritisiert, wird einfach zu einem ausländischen Agenten oder einem Terroristen erklärt, der einen Umsturz plane. Eines ist klar: Die Menschenrechte brauchen starke Anwälte und Verteidigerinnen. Ihre Verteidigung kann aber nicht delegiert werden an einige wenige Fürsprecher, sondern muss im Alltag mit Leben erfüllt werden. Aleida Asman: Für den Zustand der Gesellschaft ist jeder verantwortlich. Und das bedeutet eben, dass man eingreifen muss und dass man sich wehren muss, wenn die Demokratie verkommt. Also an den Punkten, wo Hass oder Fremdenfeindlichkeit artikuliert wird, muss man Einspruch erheben. Und es darf nicht so aussehen, als wäre das ein Konsens, wenn irgendwo rassistische Phrasen veröffentlicht werden. Es muss an jeder Stelle jeder Einspruch erheben für die Gesellschaft und die Demokratie, wenn sie denn tragen soll. Und in ähnlicher Weise muss diese Charta oder dieses Verantwortungspaket für die Zukunft auf die Schulter eines jeden Menschen gelegt werden. dass das passiert. Dafür muss es natürlich bekannt gemacht werden und es muss immer wieder in das Handeln und das Reden einfließen. Im Moment haben wir die unglückliche Situation, da gibt es ein Paar, die sich ganz intensiv einsetzen und sich dafür irgendwo ankleben und die anderen, die davon furchtbar genervt sind und das zum Teil sogar kriminalisieren. Das ist ja genau der Zustand, der uns in eine völlige Blockade führt. Wir müssen uns erstmal einigen darüber, dass es ein Anliegen aller ist und dass auch die Wirtschaft mit ihren Interessen sich diesem Ziel unterordnen muss, denn für die Wirtschaft kann es nur desaströs werden, wenn diese Regeln nicht rechtzeitig eingehalten werden und diese Aufgaben nicht umgesetzt werden. Also der gemeinsame Wille kann, glaube ich, nur auf diese Weise erreicht werden, durch mehr Information, mehr Bildung und mehr Verantwortungsübernahme. Aleida Aßmann erinnert an die Allgemeine Erklärung der Menschenpflichten, die im Jahre 1997 zum 50. Jahrestag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ins Leben gerufen wurde. Die Initiative ging damals vom Inter-Action Council aus, einem Gremium von Frauen und Männern, die sich zum Ziel setzten, den Menschenrechten im bevorstehenden 21. Jahrhundert neues Gewicht zu geben und ihnen mehr Geltung zu verschaffen. Die Kulturwissenschaftlerin Aßmann tritt dafür ein, die Erklärung der Menschenpflichten, die aus 19 Artikeln besteht, wieder stärker ins Bewusstsein zurückzuholen. Ich denke an die Charta der Menschenpflichten, die 1997 ja von einigen Staatsmännern, darunter auch Helmut Schmidt für Deutschland oder Shimon Peres für Israel, die haben diese Charta Erklärung der Menschenpflichten, den Menschenrechten nachgereicht, haben sie formuliert und bringen überhaupt diese Idee der Menschenpflichten wieder neu ins Gespräch. Und in diesem Katalog der Menschenpflichten geht es eben nicht nur um die Fürsorge für den anderen, wie in den Weisheitstexten, sondern durchaus auch um die Fürsorge für die Umwelt, für die Luft, die wir atmen, das Wasser, das wir verbrauchen und die zukünftigen Generationen, die nach uns kommen. All das können wir nicht in Rechten formulieren, sondern eigentlich nur in Pflichten. Denn die Rechte haben ja die uns Nachfolgenden, an die wir denken müssen. Und die Rechte der nächsten Generation sind die Pflichten dieser Generation. Nach Ansicht von Aleida Aßmann müssen sowohl die Menschenrechte als auch die Menschenpflichten in den Institutionen der Gesellschaft, vor allem in den Bildungseinrichtungen, stärker als bisher verankert werden. Sie muss an die Universitäten, an die Schulen kommen, denn die Adressaten sind ja die Menschen selber. Also in diesem Sinne der Verantwortungsübernahme ist eigentlich jeder angesprochen, den dieser Text erreicht. Für die Zukunft dürfte neben der Wiederbelebung der Charta der Menschenpflichten von entscheidender Bedeutung sein, wer die Kontrolle über die Daten ausübt, die in jeder Sekunde von Smartphones und Computern abgegriffen und für unterschiedliche Zwecke verwendet werden. In der digitalen Welt müssen die Bürgerrechte auf Selbstbestimmung, ebenso wie der Schutz von Privatsphäre und Urheberrechten an Ideen und Gütern, neu gefasst und nachhaltig verteidigt werden. Maria Ressa, die philippinische Journalistin und Nobelpreisträgerin, verlangt, sogenannte soziale Netzwerke und die technischen Freiheiten der Internetkonzerne gesetzlich zu beschränken. Kann es noch gelingen, den globalen Tech-Konzernen die Kontrolle über die Algorithmen zu entreißen? Und wie sehr sind der herkömmliche Journalismus und die Öffentlichkeit bereits heute überfordert, in diesem tosenden Strudel von Nachrichten und Informationen den Überblick zu bewahren und die soziale Wirklichkeit kritisch zu bewerten? Maria Ressa. Education is a long-term goal. It isn't going to solve the problem right now. But beyond that, Bildung ist ein langfristiges Ziel. Sie bietet keine schnelle Lösung bei Desinformation. Deswegen setze ich auf die EU-Initiativen, den Digital Services Act und den Digital Markets Act, die die Algorithmen transparent machen sollen. Algorithmen sind Meinungen in Programmiersprache. Ein Algorithmus arbeitet wie ein menschlicher Redakteur millionenfach vervielfacht. Wenn eine Entscheidung falsch ist, wird sie millionenfach wiederholt. Wie 1 Million schlechter Redakteure. Wir müssen die Firmen endlich dafür zur Verantwortung ziehen, was sie getan haben. Dass sie zum Beispiel in Myanmar einen Genozid ermöglicht haben. Das ist bewiesen, aber es gibt keine Konsequenzen. Kurzfristig müssen wir alle individuell für Fakten und Werte kämpfen. Junge Journalisten brauchen heute 20 Arme und 3 Gehirne. Es ist tough. Alle Medienhäuser müssen sich verändern, weil Verbreitung heute über Daten und Technologie läuft. Rappler baut gerade eine eigene Tech-Plattform, Lighthouse. Ohne die Attacken wäre sie schon 2017 fertig gewesen. Aber dann brauchten wir das Geld für Anwaltshonorare, was mich echt sauer macht. Der universelle Schutz der Menschenrechte, wie auch die Verankerung von Menschenpflichten, wie sie 1997 beschlossen wurden, stehen heute vor einer weiteren Herausforderung, für die es weder soziale noch ausreichend rechtliche Vorkehrungen gibt. Gemeint ist die Klimakrise. Die Klimakrise entzieht bereits Millionen von Menschen die Lebensgrundlage. Schreckensmeldungen über Wirbelstürme, Überschwemmungen und Erdrutsche reißen nicht ab. Auch wenn der Klimawandel nicht immer der auslösende Faktor dieser Umweltkatastrophen ist, so sind die Folgen der globalen Erderwärmung für unseren Planeten nicht mehr zu übersehen. Die Wissenschaftlerin Kira Finke hat Regionen im Zentralpazifik, in Asien, im Sahelgürtel sowie in der Karibik besucht, um sich ein Bild vom Ausmaß der Klimamigration zu machen. Das Ergebnis ihrer Forschungen und Recherchen ist in ihrem Buch »Sturmnomaden – Wie der Klimawandel uns Menschen die Heimat raubt« zusammengefasst. In der Klimakrise spielt das Recht eine immer wichtigere Rolle. Zum einen in der Rechtssetzung, also der Entwicklung neuer Rechtsgrundlagen, wie zum Beispiel dem Menschenrecht auf eine saubere und gesunde Umwelt, das erst kürzlich von der UN-Generalversammlung verabschiedet worden ist, oder auch in den wegweisenden Urteilen, die zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht geschlossen hat und aus denen sich dann wiederum neue Möglichkeiten zum Ausgleich von Klimaungerechtigkeit auch ergeben können. Ein zunehmend wichtiges Handlungsfeld ist der Schutz der Rechte von Menschen, die aufgrund von Klimafolgen vertrieben werden. Also die etwa vor Stürmen, Dürren oder Überflutungen fliehen und möglicherweise sogar in anderen Ländern Schutz suchen. Der Grundpfeiler des Flüchtlingsschutzes, die Genfer Flüchtlingskonvention, deckt diese Art von Migration, also die klimabedingte Migration, nicht mit ab. Denn sie formuliert als Grund für Anspruch auf Schutz das Moment der Verfolgung. Also eine Person muss politisch oder anderweitig verfolgt werden, um Anspruch auf Schutz zu haben. Dies ist im Fall von klimabedingter Migration eben nicht gegeben. Kira Finke war 5 Jahre am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung tätig und leitet inzwischen in Berlin das Zentrum für Klima- und Außenpolitik der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, DGAP. In ihrem Buch Sturmnomaden stellt sie eine Reihe von Forderungen auf, die nach ihrer Auffassung umgesetzt werden sollten, damit vom Klimawandel betroffene Menschen geschützt werden. Die globalen Treibhausgasemissionen haben zu einem stark veränderten Weltklima geführt, auch wenn das Ausmaß der Erderwärmung sich noch begrenzen lässt. Durch Migration können Betroffene überleben, nicht aber ihre gewohnte Lebensweise aufrechterhalten. Das bestehende Grenzregime wird im Zuge dramatischer Klimafolgen zu immer neuen Menschenrechtsverletzungen führen. Ungleich verteilte Umweltschäden erfordern institutionelle und rechtliche Reformen, die sichere, legale Migrationswege aus zerstörten Gebieten eröffnen und zukünftige Schäden begrenzen. Auf den Kleininselstaaten hat der Überlebenskampf im Klimakaos bereits begonnen. Der drohende Untergang ganzer Kulturen wird billigend in Kauf genommen für das Wachstumsparadigma der fossilen Industrien. Von den Inseln ohne Zukunft geht ein Warnsignal aus. Ein letzter Aufruf, die globale Katastrophe noch abzuwenden. Der Druck an Europas Außengrenzen wird weiter steigen und die europäischen Werte werden sich daran messen lassen müssen, wie viel menschliches Leid die EU zugunsten des Grenzschutzes in Kauf zu nehmen bereit ist. Krieg ist, auch das gehört zum Umweltszenario, ein Klimakiller. Krieg zerstört alles, was uns Menschen wesentlich und wichtig ist. Vor allem natürlich dadurch, dass Menschen in Kriegen ums Leben kommen. Aber auch die Zerstörung der Städte, Landschaften und Infrastrukturen, die Vergiftung der Natur und die Langzeitfolgen von Minen und Munition beeinträchtigen die Lebensgrundlagen von Menschen langfristig und haben Einfluss auf das Klima. Die Herausforderungen für die mühsam erkämpften Freiheiten und Grundrechte der parlamentarischen Demokratie nehmen zu. Der Klimawandel und die neue Welt der Daten setzen das überkommene Regelwerk und bisherige Grundlagen für Menschenrechte und Menschenpflichten unter Druck und verlangen nach Antworten für Gegenwart und Zukunft. Das freiheitliche westliche Modell gerät in die Defensive. Heinrich August Winkler warnt vor dem Abbau von Rechtsstaatlichkeit. In diesem Augenblick, wo die Checks and Balances außer Kraft gesetzt werden, wo die Gewaltenteilung in Frage gestellt wird, da wird das westliche Projekt aufgekündigt. Da kann man nicht mehr von liberalen Demokratien sprechen. Und der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán spricht ja ganz offen von einer illiberalen Demokratie. Das ist aber aus westlicher Sicht geradezu ein Widerspruch in sich selbst. Also die Checks and Balances, die Gewaltenteilung, die gehört zu diesem westlichen Projekt ganz unabdingbar dazu. Eine Scheindemokratie, die auf einigermaßen freien Wahlen beruht, die kann auch sehr rasch zur Deformation und zum Umschlag in eine Diktatur führen. Das westliche Projekt, der Kanon der westlichen Werte, galt bisher als die entscheidende Voraussetzung zur Wahrung von Freiheit und Menschenrechten. Doch selbst in skandinavischen Staaten, deren demokratische Verfasstheit bislang außer Frage stand und, wie im Fall von Schweden, als stabil und vorbildlich angesehen wurde, gewinnen rechtsextreme Parteien an Einfluss und Macht. Es gibt europäische Staaten, in denen nationalpopulistische bis rechtsradikale Kräfte auf der nationalen Ebene zu Einfluss gelangt sind. So weit sind wir in Deutschland nicht und ich hoffe, wir werden auch nie dahin kommen. Aber in einzelnen Ländern können wir schon beobachten, wie bedrohlich die Situation wird, wenn eine offen antiliberale nationalistische Partei wie die AfD an Einfluss gewinnt oder in Umfragen gar als die stärkste Partei rangiert. Also auch da heißt es, sich darauf zu besinnen, dass wir eine abwehrbereite Demokratie sind. Das ist die große Neuerung der Bundesrepublik im Vergleich zur ersten deutschen Demokratie der Weimarer Republik. und das ganze westliche Projekt. Sie müssen heute nach innen und nach außen verteidigt werden. Nach innen, das heißt gegen Kräfte, die diese liberalen Errungenschaften des Westens innerhalb des Westens selbst in Frage stellen. Wir haben die Präsidentschaft von Donald Trump in den USA erlebt. Das war ein krasser Fall einer nationalistisch-populistischen Infragestellung der eigenen Gründungswerte der USA. Wir haben das Problem innerhalb der EU, nicht nur in ostmitteleuropäischen Mitgliedstaaten. Das ist die Verteidigung gegen die Bedrohung der westlichen Werte von innen. Nach 1990 hat man im Westen lange geglaubt, mit dem Ende des Kalten Krieges ist das Ende der äußeren Herausforderungen des Westens gekommen. Aber das war ein fundamentaler Irrtum. Schon 9/11, der Doppelanschlag auf New York und Washington durch islamistische Fundamentalisten und Terroristen, hat gezeigt, wie bedroht und gefährdet der Westen ist. Bedeutet Zeitenwende also, dass die Epoche liberaler Demokratien nach westlichem Vorbild zu Ende geht? Heinrich August Winkler plädiert eindeutig für eine starke Gegenwehr, nicht zuletzt auch im Interesse der Menschenrechte. Zugleich verweist Winkler mit Nachdruck auf Vorkehrungen im Grundgesetz, die das Verbot einer verfassungsfeindlichen Partei nicht nur zulassen, sondern letztlich sogar gebieten, wenn die Demokratie als solche in Gefahr gerät. Von dieser Möglichkeit wurde in der Nachkriegsgeschichte zweimal Gebrauch gemacht. 1952 wurde die SRP, eine Nachfolgepartei der NSDAP, verboten und 1956 die KPD. Die Warnung des Historikers richtet sich eindeutig an die Adresse der AfD, die in einigen Landesverbänden rechtsextremistisch ausgerichtet ist und dort mit Nazi-Parolen zum Beispiel eine rassistische Stimmung gegen Migranten verbreitet. Die Lehren aus Weimar hat der Parlamentarische Rat vor 75 Jahren gezogen, als er mit der Arbeit am Bonner Grundgesetz begonnen hat. Und dazu gehört eben auch das Gebot der Verteidigung der Demokratie gegen Parteien, die auf die Abschaffung der liberalen freiheitlichen Grundordnung zielen. Und wenn das Bundesamt für Verfassungsschutz zu dem Ergebnis kommt, dass nicht nur einzelne Landesverbände, sondern die Gesamtheit der AfD zu einer Gefahr für die liberale Grundordnung geworden ist, dann wird man sich selbst des Artikels 21 des Grundgesetzes erinnern, dass dem Bundesverfassungsgericht die Möglichkeit gibt, offen verfassungsfeindliche Parteien zu verbieten. Parlamentarische Demokratie, der Schutz der Menschenrechte und der Menschenwürde. Diese Lehren aus den Verwüstungen des Zweiten Weltkrieges, die 1948 in die Magna Carta der Menschenrechte eingegangen sind und festgeschrieben wurden, diese teuer erworbene Lektion aus einem kriegerischen Jahrhundert, sie droht unter die Räder antidemokratischer Kräfte und dumpfer Eroberungspolitik zu geraten. Dann haben wir das Phänomen der Aufkündigung der Charta der Vereinten Nationen von 1945 und der Charta von Paris von November 1990 durch das Russland Putins, eindeutig beginnend mit der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim und dem Beginn des hybriden Krieges im Donbass 2014 und der offenen Kriegführung, der Führung eines Angriffskrieges gegen die Ukraine seit dem Februar 2022. Putin hat damit die Charta der Vereinten Nationen gebrochen. Er hat sich über das Verbot des Angriffskrieges hinweggesetzt und er hat die Charta von Paris aufgekündigt, die damals von der Sowjetunion unter Gorbatschow mitgestaltet und mit unterzeichnet worden ist. Ein Dokument, das die Demokratie als gemeinsame Grundlage der Staaten des nordatlantisch-eurasiatischen Raumes enthält, also die berühmte Allianz von Vladivostok bis Vancouver. Diese Charta von Paris enthält ein ausdrückliches Recht aller Mitgliedstaaten auf Unverletzlichkeit ihrer Grenzen, ihrer nationalen Souveränität und das Recht der freien Bündniswahl. Das alles hat Putin mit Füßen getreten und das hat für den Westen eine ganz neue Situation herbeigeführt. Wir müssen die Werte des Westens auch wieder gegen eine massive Bedrohung von außen verteidigen. Und das erfordert vor allem auch in Deutschland Lernprozesse, die noch nicht abgeschlossen sind. Lernprozesse im Umgang mit einer Bedrohung, die beim Wechsel vom 20. zum 21. Jahrhundert noch undenkbar schien. Krieg in Europa mit der Gefahr einer Ausweitung und der Drohung des russischen Präsidenten mit einer atomaren Eskalation. Solche Lernprozesse führen fast zwangsläufig zu der Frage nach dem westlichen Wirtschaftsmodell, der freien Marktwirtschaft mit all ihren Auswüchsen und Gefahren für den Planeten Erde. Bis jetzt dauert das Ausplündern und Zerstören der wichtigen Lebensgrundlagen unvermindert an. Dieses selbstzerstörerische Verhalten widerspricht in eklatanter Weise Geist und Buchstaben der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte wie auch der Erklärung der Menschenpflichten. Für den westlichen Kapitalismus in Verbindung mit der freiheitlichen parlamentarischen Demokratie bleibt nur der Ausweg, seine schlimmen Auswüchse bei der Umweltzerstörung und in anderen Bereichen zu begrenzen und zu bändigen. Dafür bedarf es einer kollektiven Gegenbewegung zum Schutz von Klima, Umwelt und Arten sowie zum Schutz der universellen Menschenrechte. Alle Fortschritte in der Gesellschaftspolitik, von den Frauenrechten bis zu den wirtschaftlichen und politischen Reformen, mussten in den vergangenen zwei Jahrhunderten hart erkämpft werden. Mutige Frauen und Männer sind dabei immer wieder vorangegangen. Auch in Zukunft ist dieser kämpferische Einsatz geboten, um im 21. Jahrhundert zu einer Kurskorrektur zu kommen. Da kann man natürlich nur wieder die goldene Regel einsetzen und sagen, was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Diese Regel hätte man natürlich auch Putin vorhalten müssen, als er den Angriffskrieg begann. Der Kapitalismus als Wirtschaftsform ist ja nochmal gesteigert worden in den 70er, 80er Jahren, der Neoliberalismus und nicht der Kapitalismus als solcher. Aber diese neue Form der absolut über menschliche Verhältnisse gehenden Form der Gier, da kommen wir vielleicht zur Weisheit nochmal zurück. Die Weisheitsliteratur beruht auf einem realistischen Menschenbild. Und die ist ja auf Zähmung und Bändigung des Menschen ausgerichtet. Und das Menschenbild der Weisheit ist dies, dass der Menschheit getrieben ist von Gewalt und auch der Bereitschaft zu lügen. Und die dritte große Untugend ist die Gier. Das ist den Menschen immer schon bekannt, dass die Gier hemmungslos ist und zerstörerisch ist. Und deswegen gibt es sehr, sehr viele Kulturen, in denen das absolut als Gefahr erkannt und anerkannt ist. Bei uns nicht, weil wir den Homo economicus erfunden haben und im Gegenteil alles auf das Individuum setzen, was sich im Wettbewerb bereichern soll. Wir müssen diese Kultur verändern. Diese Kultur, die das hoch bewertet, dass das Individuum mit seiner Leistung immer mehr einfährt, sondern wir müssen wieder zurück zu den Möglichkeiten der Zähmung, der Gier. Und das ist uns abhandengekommen. Aber daran kann man arbeiten. Die Würde des Menschen, das Fortbestehen der Menschheit auf einer friedlichen und humanen Grundlage, wie sie die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 und die Charta der Menschenpflichten von 1997 vorsehen, ist dies im dritten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts nur eine Utopie, deren Verwirklichung angesichts der Kriege, Krisen und immer neuen Herausforderungen in weite Ferne rückt? Allen hohen Hürden zum Trotz ist Stéphane Hessel Optimist geblieben. Von seiner Zuversicht und der Art, wie er sich vor allem jungen Menschen zuwandte, davon kann unsere Gegenwart profitieren. Bis zu seinem Tode im Jahre 2013 nutzt er jede Gelegenheit, seine Botschaft zu verbreiten. Zwei schmale Bändchen, Streitschriften genannt, bringt er 2011 heraus. Bestseller von Beginn an. Empört euch und engagiert euch. Die Titel sind gleichzeitig Hessels Vermächtnis an die nachwachsende Generation. In dem Essay Empört euch heißt es: Die weit geöffnete und immer noch weiter sich öffnende Schere zwischen ganz arm und ganz reich. Das ist eine Spezialität des 20. und 21. Jahrhunderts. Die Ärmsten der Welt verdienen heute kaum $2 am Tag. Wir dürfen nicht zulassen, dass diese Kluft sich weiter vertieft. Allein schon dies heißt, sich zu engagieren. Dann zitiert Hessel den Artikel 15 aus der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, in dem es heißt: Jeder hat das Recht auf eine Staatsangehörigkeit. Darauf könnten sich Geflüchtete berufen, die ihr unbewohnbar gewordenes Land oder ihren untergehenden Inselstaat wegen der Klimakrise verlassen müssen und die selbst keine Möglichkeit zur Rückkehr sehen. Jeder Mensch hat ein Recht auf einen Platz auf der Welt, an dem er in Frieden leben kann, müsste man den Artikel übersetzen. Doch Hessels eigentliche Botschaft ist, ganz im Geiste Mahatma Gandhis, die Botschaft der Gewaltlosigkeit. Die Zukunft gehört der Gewaltlosigkeit und der Versöhnung der Kulturen. Das muss, das wird die nächste Etappe der Menschheit sein. Die Botschaft eines Mandela, eines Martin Luther King, ist ein Credo jenseits der Welt ideologischer Konfrontation und eroberungswütiger Totalitaristen. Es ist eine Botschaft der Hoffnung, dass die Gesellschaften unserer Zeit Konflikte durch gegenseitiges Verständnis in wachsamer Geduld werden lösen können. Auf der Grundlage unabdingbarer Rechte, deren Verletzung, von welcher Seite auch immer, unsere Empörung auslösen muss. In der Reihe Zwischentöne des Deutschlandfunks resümierte Stéphane Hessel 1998 im Gespräch mit Sabine Küchler die Nachkriegsentwicklung. Erneut würdigte er die Bedeutung der Menschenrechtserklärung aus dem Jahr 1948 und die vorausgegangene Gründung der Vereinten Nationen. Das war dann natürlich das wunderbare Zeitpunkt, wo man hoffte, jetzt etwas aufzubauen, was eben viel stärker sein würde als der Völkerbund, was viel weiter ausbreitete die Mitarbeit von Mitgliedstaaten. Es war leichter, zu 50 zu gewissen Texten zu kommen, wie diese Erklärung über Menschenrechte. Es wäre wahrscheinlich heute viel schwerer, die 185 Staaten zu einer solchen Erklärung gemeinsam zu Wort kommen zu lassen. Aber das Wichtige ist natürlich, dass die Menschen selbst diese Rechte brauchen. Die Staaten wollen es vielleicht noch nicht annehmen, aber die Menschen selbst, die Frauen und die Männer überall in der Welt, die brauchen gerade das, was wir damals in dem Jahre 1948 in einen Text hereinschreiben konnten. Und so etwas muss immer noch ein Vorbild sein für die Ideologie der modernen Welt. Ich habe es immer abgelehnt, dass man von Misserfolg der Vereinten Nationen sprechen darf. Wir brauchen noch mindestens ein halbes Jahrhundert, bevor die Menschenrechte überall ihren Platz finden. Aber schon so viel ist geschafft worden. Es ist nur traurig, dass immer noch die größten und die wichtigsten Mitgliedstaaten davon Abstand nehmen, den Vereinten Nationen die Kraft zu leihen, die sie eigentlich jetzt brauchen. Immerhin, wir haben keinen dritten Weltkrieg. Wir haben Apartheid überwunden. Wir haben Europa aufgebaut. Es sind vielleicht nicht die Vereinten Nationen an sich, die das bewirkt haben, aber ohne die großen Konferenzen, wo gerade die Richtlinien der neuen internationalen Gemeinschaft wieder aufgebaut sind, ohne das wären wir nicht so weit gekommen, wie wir gekommen sind. Ein Trost mag auch darin liegen, dass es so viele sind, die sich an zahlreichen Orten der Erde für die Wahrung der Menschenrechte einsetzen. Einzelne Personen, wie die iranische Frauenrechtlerin Narges Mohammadi, Friedensnobelpreisträgerin 2023, die in Haft sitzt, während sie diese hohe Auszeichnung zugesprochen bekommt. Oder es sind globale Organisationen, deren Mitglieder sich trotz eines hohen persönlichen Risikos für Verfolgte stark machen. Im Internet sind für Deutschland 2 Dutzend Vereinigungen aufgeführt, die sich für ein humanes Miteinander einsetzen. Die Deutsche Liga für Menschenrechte geht auf das Jahr 1914 zurück. Ihr gehörten zwischen den beiden Weltkriegen unter anderem Karl von Ossietzky, Kurt Tucholsky und Albert Einstein an. Zu den bekanntesten Hilfsorganisationen zählt Amnesty International. Amnesty kümmert sich weltweit vorrangig um politische Häftlinge. Vieles geschieht im Verborgenen, weil jeder Lichtstrahl einer Öffentlichkeit die Hilfe für Verfolgte gefährden kann. Nicht unerwähnt sollen die Frauen und Männer bleiben, die im Dritten Reich unter Einsatz ihres Lebens gegen die NS-Diktatur gekämpft haben. Junge Frauen wie Sophie Scholl von der Weißen Rose in München und die weniger bekannte Cato Bontjes van Beek von der Roten Kapelle in Berlin. Die Männer des 20. Juli 1944, die Mitglieder des Kreisauer Kreises, die Widerstandskämpfer in den von Deutschland besetzten Gebieten. Sie alle zählen zur großen Liga der Vorkämpferinnen und Vorkämpfer für Freiheit und Menschenrechte. Stefan Essel mit einem Ausblick. Ich hoffe, dass mein Optimismus mir nicht allein hilft, sondern dass er auch ein bisschen übertragen werden kann. Ich glaube, man muss vor allem doch darüber sich klar sein. Die Lage ist nicht leicht. Was wir vor uns haben, ist eine Aufgabe. Es ist nicht ein leichtes Gehen. Die Welt hat sich so verändert. Wir müssen dem nun ganz neu zukommen. Und das bedeutet immer ein ziemlich schweres Problem. Und man muss vor allem nicht seine Verantwortung ablegen. Wir sind alle immer persönlich dafür verantwortlich, dass unsere Stellungnahme der Welt gegenüber eine positive und eine in die Zukunft blickende ist. Das können wir nicht allein, das können wir aber in Gruppen. Und je mehr es Gruppen gibt in allen unseren Ländern, die zusammen dafür arbeiten, dass Fremdenfeindlichkeit abgesetzt wird, dass Gerechtigkeit und Menschenrechte aufrechterhalten werden, so viele Gruppen gibt es schon. Wenn es noch mehrere gibt, dann wird es immer noch besser. Sie hörten Die Würde des Menschen. Eine lange Nacht über Stefan Essel und die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Von Hermann Finke. Es sprachen Kathleen Gavlich, Frank Arnold, Monika Oschek und Markus Gertgen. Ton und Technik Marian Bold. Komposition und musikalische Gestaltung Helge Burggrabe. Regie Daniela Herzberg. Redaktion Hans-Dieter Heimendahl.